Ich habe das jetzt schon am Laufen übrigens. Achso. Ich schalte jetzt nichts aus. Das Handy kann aber eben Flugmodus setzen. Ich versuche gerade noch den Penisteufel hinzubekommen. Guck mal. Kann man erkennen, oder? Warte mal, ich muss mal eben erstmal einen Offline-Modus irgendwie kriegen. Jetzt hat er das aktivieren. So, ich habe jetzt offline. Du bist online? Ich bin offline. Ich versuche aber den Penisteufel noch ein bisschen herauszuarbeiten. Wir sind jetzt also, wie heißt das hier? Kremerbrücke. Wir sind am Cache Kremerbrücke und haben da gerade unseren Token reingeschmissen, samt meinem Namen, weil du hattest hier schon. Ja. GC-Nummer habe ich jetzt nicht mehr hier, habe ich gerade. Kann ich jetzt auch nicht nachgucken. Ja, muss man euch haben. Kann man ja selber nachgucken, Kremerbrücke in Erfurt. Und zuerst der Eindrücke, Wetter ist schon mal gut. Wetter ist schön. Viele Cache an der Stadt sieht man doch, dass da welche zwischen sind. Einige. Fallen auch immer auf, oder? Ja, wir sind uns noch nicht einig, warum die immer scheiße aussehen. Ja, und jetzt sind wir, ja, die Frauen haben Tintenherz entdeckt, Kinderbücher und Spiele. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da drin machen. Eigentlich sollte Heike nur den Zettel holen, damit ich diese Kremerbrücke locken kann. Ein eigenwilliger Tradi, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, aber eigentlich, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber du kommst nicht ans Logbuch. Ja, du bist praktisch das Logbuch. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ihr auch sowas legen könnt, nein, die Reviewer haben hier eine Ausnahme gemacht und die Ausnahme gilt nicht für andere Tradis. Ja, aber warum eigentlich? Ist doch eigentlich ein normaler Tradi. Ich überlege jetzt immer noch, was da eigentlich gegen die Regeln verstößt. Weil du das Logbuch mitbringst. Obwohl, bei so einem Steintyp machst du es auch, ne? Mein Gott, also wenn er jetzt ein Zettel... wenn er jetzt ein Block... Ja, erstmal, genau, bei den Steintypen passiert es auch, aber wenn er jetzt oben drüber einen Zettelblock hängt, dann ist er erlaubt, oder was? Ja, der ist ja eh erlaubt, der ist ja durch. Ich finde ihn gut, also... Nein, ich meine, wenn man jetzt neu legen will. Also wir können ihn aber beschreiben, das ist ja nun kein Geheimnis. Jeder, der herkommt, erkennt das sofort, weil das GC-Zeichen riesig groß da drauf ist. Ist ein Mini-Briefkasten an der Haustür. Ich glaube, wie war die Formulierung? Ein Geocache muss aus einer Dose und einem Logbuch bestehen. Du kannst also, und wenn du also ein Logbuch, was in so ein, super. Das super, ist übrigens Papa Krümel. Hat wieder was gekauft, was nächste Woche dann im Müll landet. Und das ist das Thema in diesem Fall. Wenn du also einen Zettel drüber hängst, der in diese Dose funktioniert und dann praktisch das Logbuch raus und reinstecken kannst, dann müsste es auch sein. Ja. Also das ist eher, also muss man kreativ sein. Oh, hier gibt's Feigensenf. Ich lass mal mitlaufen, einfach so ein bisschen hier die Eindrücke, dann haben wir mal was. Wir haben mal ein bisschen. Wir sollten uns vor so einem Straßenmusikanten hinstellen. Das aufnehmen 2 Stunden und sagen Danke und gehen, genau. Ja. Nein, ist ja, was ist hier, die Fußgänger. Kremerbrücke. Ich meine, da oben, die finde ich nicht schlecht hier, die Kakteen in den Kokosnüssen. Ja, hier ist auch die coole Jugend unterwegs, wo sich gerade mit Fäusten begrüßt wird. Ja, ist nett hier. Viele kleine Lädchen, ja, die man gemütlich. So nicht findet. Keine Ketten aktuell hier drauf zu sehen. Natürlich auch viele Touristen. Auf Touristen ausgerichtet. Ja. Die Frauen müssen wir ab und zu mal gucken. Warte mal, sonst die sind schon wieder hängen geblieben. Da ist der nächste Laden, der klein ist. Übrigens gibt es hier die bekannte Linkshänder-Tasse. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Im Linkshänder-Laden. Linkshand-Zollstock. Alles, tatsächlich alles für Linkshänder. Ja. Und gar nicht mal so kleine Laden. Nee. Hast du deiner Frau eigentlich absichtlich diese Jacke angezogen, damit wir sie besser erkennen von weitem? Wo ist sie denn überhaupt? Dieses leuchtend rosa, das sieht man sogar im Laden noch. Hier vorne links hier sind also, die irgendwo rein. Irgendwo was Kleines sind die wieder rein. Deswegen habe ich gedacht, wir können ja mal zwischendurch ein bisschen was aufnehmen, weil das Tempo in solchen Gassen meistens mit Frauen, die man mit hat, doch stark ins Stocken kommen kann. Wir müssen überlegen, ob wir heute das überhaupt das Vorevent noch schaffen. Wie spät ist es denn? Wir haben es jetzt 15:51 Uhr. Wir haben heute keine Themen, ne? Im Ganzen, egal was wir aufnehmen. Ich weiß nicht, heute, wir werden das ganze Wochenende ein bisschen was zusammenschneiden. Nehmen wir eigentlich bei dem Event auch was auf. Wir können es beim Event auch wieder hinstellen. Völlig sinnvoll machen wir einfach mal nur so Atmo. Atmo. Genau. Einfach nur Atmo, bisschen dummes Gequatsche dazu, Themen haben wir nicht. Oder hattest du irgendwas Aktuelles, Neues? Ach doch, das Müßmannhaus ist gelockt. Warum weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal. Nee, ich find so belanglos. Ja, das zum einen, aber ich finde dieses Timing wieder bei Geocaching, bei Groundspeak so toll. Ja, eine Woche nachdem es Geocache of the Week ist. Cache der Woche war. Locken Sie es. Allerdings wird es ja jetzt spannend. Also ich sag mal, jetzt wird sich ja mal zeigen, alle sagen, oh, das geht gar nicht um den Punkt. Naja, dann wollen wir gucken, ob es jetzt immer noch ein Jahr ausgebucht ist, wenn es keinen Punkt mehr dafür gibt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass sie es durchhalten können, diesen Cache gelockt zu haben. Oh, also nicht gelockt, sondern... ja, aber die haben... Weil die Begründungssache sträuben. Ja, ist sie für die Challenge wieder Rückeinführung auch. Also es scheint Krausbeck ja nicht wirklich zu interessieren. Wie viele Geocaches gibt es, die irgendwas behandeln? Ja, aber irgendwas muss irgendwas muss ja wirklich gewesen sein, sonst hätten sie es ja nicht dicht gemacht. Obwohl, wenn das Kind ist ja auch für Kinder Hobby. Ja, ist Geocache of the Week geworden. Es ist ein Horror-Cache, ein Grusel-Cache, der sich an einem... Ja. Fall orientiert, der in Amerika vorkam. Ja, aber vielleicht ist genau das Problem, dass sie sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben und durch den Geocache of the Week sind sie erst auf dieses Ding gestoßen, haben sich das mal durchgelesen und übersetzen lassen ins Englische und sind dann erst drüber gefallen, um was es da nicht geht. Ja, irgendjemand hat da wieder zu sehr Alarm gemacht. Ja, das kann natürlich auch sein. Es gibt ja immer so ein, zwei, die nach außen hin gut predigen und denen sich ganz anders verhalten. Dann dürftest du auch keinen Dracula-Cache legen, weil diesen Vlad gab es ja wirklich und ja, die Leute ja tatsächlich gefehlt. Ich verstehe aber auch noch, ehrlich gesagt, ich verstehe noch weniger, wieso das irgendeiner meldet. Also der Cache tut ja nun wirklich keinem weh. Wenn man den nicht mag, so wie ich, dann mache ich den nicht. Also mir ist der echt egal. Das stört mich auch nicht. Also weiß ich nicht. Die haben sich eine Menge Arbeit gemacht. Für mich hat das nicht nur mit Geocaching zu tun, sondern die haben eher ihren eigenen privaten Kasper-Container da aufgestellt, der es bestimmt auch Spaß macht, wenn man da Bock drauf hat. Mit Cachen hat das für mich aber auch alles null zu tun. Also wirklich nicht. Da ist kein Weg, da ist kein Ziel, da ist gar nichts. Ja, ich würde ihn witzig finden, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt einen Termin im Dreivierteljahr am Voraus mitzuholen, weil dann nur so viel durch können. Musst du da irgendwie, hat das ja schon offiziell, wo mittlerweile musst du ja mit der Autobatterie auftauchen und dich durch irgendwelche Fächer schlängeln. Ja, ich sag ja, das ist bestimmt alles für Leute, die auf sowas Bock haben, kann ich das nachvollziehen, aber das ist doch nicht der Ansatz, mit dem ich zu Geocachen gehe. Nö, also deswegen halt finde ich es beim Cachen sowieso etwas seltsam aufgehoben, aber er hätte mich nie gestört. Also weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was Sache ist. Eigentlich, es gab wohl eine Diskussion im Log, deswegen ist letztendlich gesperrt wurde. Ja. Aber die Begründung dieser Sperre, die ich jedenfalls gesehen habe, ist so haarsträubend. Also ich bin arg gespannt, was dabei noch rauskommt. Da werden ja jetzt alle Podcasts drüber berichten, das ist auch gut so, weil wir nicht weiter. Aber dann höre ich wenigstens mal, worum es da ging. Also das ist mir immer noch nicht vollkommen klar, worum es da geht. Bist du sicher, dass da alle drüber berichten sollen? Da gibt's da keine Ahnung. Kann man ja nichts draus schlagen. Ne? Da muss man sich ja mit einer Meinung fixieren. Ja, aber das ist ja was Aktuelles und das werden alle, doch, da bin ich sicher. Also manche bringen ja auch, also doch, guck mal, der letzte Podcast, die hat ja auch die Meinung rausgehauen, da mit dem Klettercache unter 4 Meter, finde ich nicht so gut, weil die dann da eben... Das hat der Podcast hier erzählt. Ach so. Ich meine, dass das da, will ich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich meine, die hat das erzählt. Was ich zum Beispiel auch schon gutes Statement finde. Also ich würde dem absolut widersprechen, aber trotzdem, da haben sie sich klar positioniert. Ja, mal gucken. Also von daher, da sehe ich gar nicht das Problem. Haben wir unsere Frauen jetzt eigentlich verloren gerade? Nee, die sind in dem blauen Laden hier vorne. Das ist ein Atelier, was macht man da? Keine Ahnung. Ich meine, hier ist ein Foto von sich. Außerdem, du siehst ja, wir gehen ja sowieso, wir verlieren ja die Hörer, weil wir... Was haben wir geändert? Ich habe es gleich mitgekriegt. Egal, auf jeden Fall verlieren wir ganz viel Hörer. Ja, und dadurch, dass man jetzt auch mit Downcast nicht mehr ziehen kann, das merkt man tatsächlich, dass weniger Abrufe da am ersten, zweiten Tag waren. Und wir sind auch nicht bei dem Wichtigsten, bei der Pressekonferenzen wieder sind wir auch nicht da, beim Podcaster-Treffen. Also wir sind gerade durch, da ist Ende. Wir haben jetzt noch so eine Sparte in der Sparte, ist aber auch ganz gut so. Das ist ganz gut so. Johanna, möchtest du mal was ins Mikro sagen? Nein. Sag mal, was da sagt Mama schon gleich nein. Das brauchen wir nicht. Die hast du immer noch, du hast es mir nie wiedergegeben. Jetzt ist das Portemonnaie weg. Nein, entspann dich. Kritikus. Oh, da ist so die erste Tüte schon halb voll. Nein. Da wird jetzt alles. Wir brauchen mal die Kohle. Sie hat nachher auch keine mehr. Guck mal, Heike ist auch schon wieder raus. Ja, aber die kaufte man nicht. Dafür ist sie viel zu geizig. So, ich mache jetzt mal Stopp, dann machen wir nachher mal ein Stück weiter. So, jetzt nimmt er auf. Die Mädchen sind versorgt, ja. Die Mädels mit Rosé-Sekt. Naja, gepanschten Erdbeersekt, ja. Und wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zum, wie heißt es denn? Aber eigentlich? Du siehst süß aus mit der Handtasche deiner Frau. Also es hat schon sexy Ausstrahlung insgesamt. Pass mal auf, Jörg, wenn man das genau richtig. Ja, also wenn jetzt noch einer fragt, was kostet, dann können wir gleich noch ein gutes Geschäft machen. Dann auch einen mit dem Pfund. Warte mal. Ja. Wir bringen die gar nicht mit. Ja. Lass mal gehen. Wir haben gesagt, er hat jetzt sein Täschchen. Obwohl, bei Geocacher muss man vorsichtig damit sein, die nehmen das sofort für ernst, wenn wir da Arm in Arm ankommen. Ich finde das ja gut, wenn du mit diesem Mikro durch die Gegend läufst und das immer so von Mund hältst, alles guckt, was du da genau machst. Also da, man wird gleich ein Haufen wichtiger, ist dir das aufgefallen? Ja, das ist richtig, weil du kannst doch auch alles sagen. Wo muss ich jetzt eigentlich rüber? Feinstaubmessung, ja. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, weil Krümel rennt, kann das ja mit den grünen Ampeln noch nicht so. Ah, hat dann ja. Aber hier ist ja irgendwie. Jetzt rot. Ist jetzt schade, hier grün schade. Oder was ist hier? Ja, ob da ist rot, dann ist hier auch rot. Ja, ja. Das ist jetzt hier die Straßenbahn. Weil wieso jetzt, ist jetzt hier rot? Hier kommt doch keiner. Doch, die Straßenbahn kommt jetzt. Wo denn? Jetzt, da, die nagelt jetzt hier durch. Ja, aber auf der Seite. Da wäre ich doch schon dreimal drüben gewesen. Naja. Also wir sind hier in Erfurt, die haben ja auch eine Straßenbahn. Achtung, jetzt kommt das Straßenbahngeräusch. Ich sehe sowieso nicht, ob der Regler ausschlägt oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Aufnahme irgendetwas wird, weil wir mitten in der Stadt volle Lautstärke, Wind auf Mikro, alles da. Aber wir wollten ja ein bisschen Live-Atmo, weil dieser ganze Podcast wird nichts inhaltlich anderes haben als ein bisschen Live-Atmo. Über 2 Stunden dann am Ende vermutlich. Ja. Ich glaube, weiß ich nicht. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann, die uns da gegenüber? Weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube Mädel. Also müsst ihr euch jetzt vorstellen, wie jemand beim Skispringen, haben die auch immer so eine komplette... Sehr verbissen auch. Ja, die haut uns gleich auf die Fresse. Ja, das denke ich auch. Musst du auch aufpassen. Hier. Die Frage ist, interviewen wir auch irgendwie? Nee, ne? Es alles bietet sich, es drängt sich einer auf. So. Und Krümel drängt sich ja auf. Ja, Krümel wollte ja nicht, haben wir ja versucht. Jetzt hat sie diese Maske abgenommen, guck mal, jetzt hat sie mitgekriegt. Aber wir haben jetzt Kind Krümel eine Flasche Erdbeersekt gegeben, seitdem ist sie relativ ruhig geworden. Ja, muss zwar mal pullern. Ja, stimmt. Aber gut, in dem Alter kannst du dich auch mitten auf der Straße setzen. Jo, du, das mach ich. Ich muss aufpassen, dass wir das Geschnackel von den Mädels da hinten nicht auch auf dem Gerät haben hier, sonst... Das macht man in Rumänien heute noch, egal in welchem Alter. Ja, stimmt. Oh, guck mal, hier schöne Motorradtreffen, ja, ja, hat doch was. So, wir sind jetzt praktisch kurz. Sind auch da, ja? Wir sind jetzt kurz vorm naja, Eventgelände. Übertreibt man nicht, weil das Eventgelände wieso? Ist da hinten, da wo die Masse an Geocacher steht. Die Treppe oder was? Da. Ja, sehen wir doch. Boah, ja, da sind schon etliche, das sind auch wirklich viele. Das ist also wieder so ein Event, man trifft sich einfach, greift den Punkt ab. Ja, genau, nichts anderes. Greift den Punkt ab, geht wieder nach Hause. Ja. Naja, obwohl nach Hause vielleicht heute nicht alle. Wir wollen ja nachher auch noch essen gehen. Man muss dazu sagen, das Abschlussevent ist auch hier, aber oben auf dem Petersberg. Kannst du also hochgehen. Oh. Und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob der Cache jetzt offen ist, da oben gab es einen Cache. Wo oben? Ja, also die Treppe hoch, dann bist ach du ja so, oben. Ich dachte ganz oben auf der Kirche jetzt hier. Nee. Ist schon beeindruckend, ne? Aber ich weiß auch, ehrlich gesagt, gar nicht, ob man nachher was verstehen wird, weil es so, ist ein bisschen windig. Aber doch, ich habe ja diesen... Zoom-Puschel drauf. Ich tue das Ding auch gleich weg, weil es mir echt zu peinlich mit dem Ding dahin zu laufen. Dann tust du jetzt weg, weil so 5 Meter vorher. Ja, stimmt, das sieht wieder so oberpeinlich aus. Ne? Wir haben ja jetzt wieder etwas Atmo aufgenommen, sozusagen geatmet, dieses Event. Das ja. heißt, die wollten alle positiv. Ne? Heute geben wir alles. Ja. Wir bringen unsere positiven Vibrations mit ein. Ich habe iPhone. Das verteile ich das immer alles. Du kannst das einfach laufen. Das ist einfach laufen. Das ist ja. sowieso völlig inhaltsfrei. Das ganze Jungs, was habt ihr denn heute noch so vor? Ihr seid mir so Arschgesichter da. Ja, hey, ich sitze da eine Stunde in der Café mit dem Pack. Ja, tut mir leid. Auf tut euch. Mir leid. Und wer kommt, ey? Ne? Wenn du dich so gar nicht anmeldest. Weißt du, du willst auch mal rumhupen? Oh. Ich bin froh, es keine Schläge gibt. Hast du das Ding jetzt noch an? Ja. Super. Ach so. Super, ne? Wir hauen mit dem Podcast immer damit den Hupen nimmt er raus, das damit die Spacken lässt er drin. Sag mal deutlicher. Damit den Hupen lässt er drin. Du bist zu spät gekommen. Los. Ich bin zu spät gekommen. Ich bereue es. Monique sagt, sie ist zu spät gekommen. Damit sind wir schon wieder im Bereich explizit. An zu spät ist nichts Falsches. Das dürfen wir auf iTunes schon nicht mehr senden. Sag mal bitte was rein da. Sag mal, du sammelst doch den Plastikmüll, oder? Hallo. Ja. Möchtest du auch einen haben? Ja, selbstverständlich. Siehst du? Gibst du ja auch gleich noch die Mandy mit? Braucht dir jeder einen? Kann ich auch mal. Ich hab... Ja, pass auf, jetzt kommt die andere Tasche. Hast du gesehen den wichtigen Film? Ja, selbstverständlich. Und? Der war doch gut. Gib ihr mal 10 Euro, damit sie sagt, der war gut. Nee. Schade, dass Holger nicht dabei. Hast du den auch? Ich tue es auch für den, habe ich. Mandy. Ja. Irgend so ein Verkleideter lief da rum, aber das kannst ja nicht du gewesen sein. Nee, das war ich nicht. Nee. Das war der, war nicht verkleidet, der war echt. Ja, das war ja der Yeti, das war ja André, aber mit dem du da auf die schöne Hügel. Genau. Hat man ja nicht gesehen, wer das war. Check ich dir. Nein, die hast du doch. Ja, die habe ich zum Spenden gekauft. Und jetzt schenke ich dir einen. Danke. Damit du den in irgendeinen. Kannst du eine Spende weitergeben? Nee. Doch, kannst du. Ja, weiter. Nee. Soll ich das machen? Weiß ich nicht. Dann kaufst du noch ein paar Tore zum Soll ich den ernsthaft? So. Ja, gib denen das mal weiter. Ja, ich mach das mit Mario. Genau. Ich gehe ich morgen zu Mario, sag ich. Wir haben jetzt eben live 10 Euro hier bekommen. Ja, ich denke schon. Ne? Von Monique. Nicht von Nick. Von den Spacken ich muss jetzt. Ach, der hat doch nichts. Ich war vorhin mit dem Spacken, wir gehen gleich mal hier hinter die Kirche. Guck mal zwischen seine Beine, da siehst du die Handtasche deiner Frau, die da was tragen. Nee, sie hat dafür das Portemonnaie genommen. Finde ich okay. Ja. Also du machst Werbung für das Ding, ne? 10 Euro, wie nochmal den Cash-Annahme? Das war aber nicht Monique. Das war... Weiß ich gar nicht mehr. Sag jetzt. War schon so lange nicht mehr Cash. Komm, wer spendet, darf auch genannt werden. Wieso vergisst du das? Ja, ich überlege gerade. Du bist mein Hase und Schnickerchen. Ja, aber ich bin alt. Also, Monique kann ich mir gerade noch merken. Darf der Profi mal was sagen? Wenn ihr die Olle von der E. Wie ist hier Cash-Annahme? Du sag mir das. Du weißt, dass du gerade geblitzdings wirst die ganze Zeit. Wenn du noch näher rangehst. Also ich habe doch keinen Schmerz, ich nehme doch auch auf. Ich glaube mir, das kennt doch jeder. So, ich gebe dir auch noch einen. Was ist das? Oh. TB-Anhänger. Dankeschön. Kennst du die Matschwöpsel? Ja. Siehst du, die haben dafür doch Werbung gemacht. Da habe ich so eine Dinger gekauft. Jetzt verteile ich die überall, weil ich so viele nicht brauche. Hast du Sobo auch den Token mitgegeben? Sobo sammelt doch keinen Token. Ja, sammelt so Token? Aber nee. Sobo ist überall. Der kann für uns Werbung machen. Der kann die einfach hinlegen. Ja, darf ich jetzt so nicht sagen. Da musst du ausmachen. Ne? Nee, ausmachen geht jetzt nicht. Wir müssen ja ein bisschen aufnehmen, damit wir irgendwas da drauf haben. So völlig wirrer Scheiß. Da muss er dir das selber erzählen. Der will er nicht, ne? So wollte ich dann auch nicht. Müssen wir auch mal, Sobo ist der Einzige, der hier aus Hamburg mit dem Fahrrad gerade ankam. Nimmt doch gar nicht auf. Natürlich nimmt er auf. Sag mal, Junge. Du musst doch mal die Hand ein bisschen überhalten, siehst du da. Ja, jetzt soll man putzen können, ne? Ja, nee, das ist so, das wird immer so schnell dunkel. Naja. Ich weiß nur nicht, wie lange die Batterie hält. Wie immer, wie bei jeder Autoaufnahme. Oh, jetzt ist mir lange aufgefallen. Nee, das geht eigentlich. Mit den Batterien läuft das ganz gut. Wir haben jetzt noch. Das ist auch komplett eine volle Anzahl. So. Sag mir nochmal den Kescher nach. Was? Ach, Lilith. 1968, das weiß ich. Ich bin so enttäuscht. Kaum hast du es aber angesprochen. Schon ja, 1968 habe ich ja wegen den alten Männern schon weggelassen. Entfallen ist mir das, als ich so gegen 2:30 im Café saß und die immer noch nicht da war. Da ist entfallen mir die ersten Sachen. Du bist ja schon älter. Ja. Ich habe dir gesagt, melde ich ihm. Ja, habe ich, ja. Ja, als du schon da warst. Nee, eine halbe Stunde vorher, dass wir es zeitlich schaffen. Guck mal auf dein Google Hangout. Tue ich auch nicht. Eigentlich muss ich auch noch 10 Euro kriegen. Mann. Du? Ja, weil wir mussten mit ihm dann zusammensetzen. Ja. Alter, du hast 20 Euro verdient. Ja. Ich hab noch, was ich verdient habe, ist unglaublich. Aber das finde ich gut, die Spende. Die Spende finde ich gut. Gebe ich dir morgen gleich. Ich muss sowieso zu Mario oder dann kriegt er die Hand. Das war ja nicht mein Gewinn, sein Geld. Wieso läufst du nicht mit? Was? Wieso läufst du da nicht mit? Kann er gar nicht laufen. Guck mal, kurzen Beinchen. Die laufen aber alle nicht. Bis die in Wallung kommen. Da geht es doch darum, dass sie auch einfach hauptsächlich durch den Matsch und möglichst wenig anders. Das ist der einzige Sinn. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Nee, das kannst du jetzt auch nicht so sagen. Doch, das ist doch Schlammcatchen. Ja, aber da rennen, naja. Da rennen das ist, 20 das ist so, wie wenn du FKK machst, ja, und dann denkst du auch sonst was, wer da rumrennt. Da rennt alles rum. Also manchmal ist es besser, ein bisschen mehr angezogen zu haben. Ja, das sind alles trainierte Mädels. Nee, ich rede ja jetzt nicht von diesem Team, ich rede von den Teilnehmern. Okay. Ja? Da bin ich ja gespannt, wir fahren ja hin. Wir haben tatsächlich Übernachtung gemietet, aber wir werden uns das angucken. Das ist auch ganz großes Kino, deine Frau da mitzunehmen. Sagen du, ich bin hier nur wegen dem Sport-Event. Du bist doch ein Heike, genau. Heike wollte mitlaufen, aber Starren jetzt und Sammern, ne? Die hat jetzt mit dem Rücken gerade Probleme, die kann im Moment, deswegen guckt sie nur mit zu. Nein, das wird ein schöner Motorradausflug. So, was haben wir jetzt hier zu berichten? Nö, nix. So richtig voll sieht das nicht aus, ne? Also ich hätte so, das ist ein Event, was über 3 Stunden geht, die kommen alle irgendwann mal vorbei. Ja, aber ich hätte mehr erwartet zum Anfang. Ach, jetzt hast du die Bude da oben zu. So, ja. Da oben sitzt du. Wenn du da oben nochmal morgen hinkommst, dann nimmst du so ein Zucker- und Zimt-Ding. Ja. Lecker. Da oben rechts, oder? Ja, wo die Frau mit dem hübschen... Ach, hier vorne. Oh, der geiles Kleid, das ist ein bisschen aus den 80er hängen geblieben. Ja, ne? Ja. Sieht aus wie so ein laufender Blumenstrauß. So Blüten sind immer modern. Ja, aber sie ist nicht mehr so modern. Also, ich glaube... Was da oben sitzt? Da oben sitzt das PAK... Komitee. Oh, da sitzen die ganzen Schwanzköpfe, ja. Aber der eine hat jetzt Schamhaare, ich weiß nicht, wo die herkommen. So gemeinsam. Der eine hat so einen, um seinen gelben Penis hat auch noch einen gelben Kranz. Ich weiß nicht, ob das ein Zubehör ist. Der ist schon älter, der ist schon 14. Ach so, du meinst, der wächst das von alleine da. Ja, so ein altes Geocaching. Ich werde dieses Ding nie verstehen, wer das jemals entworfen hat. Oh Gott, jetzt kommt so ein Ding noch näher hier. Ein bisschen auf den Zünschen, oder? Eigentlich müsste man immer so Feuer ran halten. Habt doch alle zu Hause so ansitzen. Ja, das brauchst du anfangen. Das hat so ein bisschen von Teletubbies okay, mit dem Pumpkin genau, oben auf. Ja, aber es ist einfach, ich finde das eher, ich möchte damit eher nicht in nähere Verbindung gebracht werden. Weißt du, was ich mir immer vorstelle? Hallo, das ist der frivole Fritz aus Friedrichshain. Schwiegermutter, genau. Auf der Suche. Das fehlt auch. Und dann denkst du, Mensch, der Typ sieht ja eigentlich ganz okay aus, ganz normal. Und dann macht er irgendwann sein Zimmer auf und dann sitzen da lauter solche Frösche. 30 solche Frösche. Und ein paar TBs und sowas. Und von den 30 sind 25 umoperiert, die haben das nicht mehr hier oben. Die hatten auch keinen, das kommt bestimmt beim nächsten Schwiegermutter so. Das ist Hein, Hein ist Geocacher. Nee, der muss Gerd sein. Gerd? Wieso Gerd? Gerd? Der geile Geocacher ja, aus stimmt. Gießen. Ja, das muss ich, ja, stimmt. Das sind ja mal die gleichen Buchstaben. Ja. Ja, die Sendung ist schon sehr hochgeistig aufgebaut. Ja, insgesamt, jetzt, ne? Ist ja, jetzt ist ja vorbei. Ja. Hansi ja, hat auch ja. Damit? Nein. Ich mochte den Böhmermann ja nie so besonders. Also seitdem ist er mir sympathischer, wie man das gemacht hat. Soll ich das tragen, Johanna? Nee, sie ist, das muss sie schon mal üben als Frau. Eine Handtasche, die größer ist als sie selber, muss sie üben. Ja. Das war schon. Haben die da noch mehr Sekt drin? Nee, der Sekt ist jetzt alle. So, wollt ihr jetzt noch was sagen? Habt ihr schon gelockt morgen? Kommen mal ein paar wesentliche Tiefpfeife. Ihr kennt ja unseren Podcast. Die Welt muss man nicht locken. Sehr intellektuell und wir brauchen noch ein paar philosophisch wertvolle... Dann frag mich nicht, wie alle zuvor auch. Die brauchen jetzt aber auch nicht. Nee. Was bitte? Ich wollte für unseren intellektuellen Podcast noch ein paar tiefgreifende philosophische Weisheiten. Bin ich da der Richtige? Ja. Du warst da sogar schon mal Gast. Mhm. Ja. Vor ganz vielen in Jahren. Einem völlig dehydrierten Zustand. Man hat nichts gehört, glaube ich. Ne? Und da war deine Frau bei dir nicht. Du hast eine ziemlich miserable, genau, du hattest eine ziemlich miserable Aufnahmeausstattung. Ja, wir saßen auch doof da. Ich finde es auch immer ziemlich leise, wenn ich das mal so anmerken darf. Wieso wie leise? Insgesamt die Sprache? Das macht auch Phonik automatisch, weil lauter darfst du es nicht regeln, weil ja dann der Gehör und bla, nee, ist kein Witz. Nee, dann musst du selber bei dir nochmal lauter reden. Ja, du hast auch so einen Regler, da kann man auch lauter lassen. Auf Arbeit nicht. Du meinst, ich soll das insgesamt lauter stellen? Ja. Kann ich machen. Das kriegen wir hin. Das ist, was jetzt aber aufgefallen ist bei den Outdoor-Podcasts, wir müssen zwei Mikrofone haben. Ja. Das kriegst du im Auto, drehst du durch. Du hörst noch bla bla bla und dann... Hörst du? Ich habe das unterwegs gehört, ich fand, das ging aber eigentlich noch einigermaßen. Hat auch Phonik noch viel rausgeholt. Ja. Zu dritt ist das auch scheiße draußen, weil wir die Mikros nicht haben. Einen hörst du immer nicht. Hier ist nicht so, hier ist der Inhalt auch so. Hier geht es darum, ein bisschen geblubber, dass wir sagen können, wir waren in Erfurt, damit wir das auch loggen können. So, das ist als Beweis. Genau. Ja, ja. Als Beweis. Das heißt, du musst einige Male öfter nur laut Erfurt. Wir sind in Erfurt. Und das ist ja das nicht mal, da musst du unseren letzten Podcast hören, da fällt dir das auch wo auf. Wo wart ihr? Da reden wir immer von T5, weil wir da einen gelockter okay, wir haben mal so online weil ihr oben wart. Genau. Ja. Wir oben waren wir nicht, das behaupten wir nicht, aber wir waren da immerhin. Ah, ja, okay, ja, das reicht. Wir müssen ja was das abstellen. Das kann wirklich nicht sein, weil hier zwei stehen, oder? Ja, zählen nicht. Zählen nur ein bekanntes Gesicht. Ja, ich sag ja, uns, wir werden hier, wir sind aussortiert. Ignoriert, ne? Aber eins kann ich ja mal als Tipp geben an alle Geocacher. Wenn ihr eure Frau mal ruhig kriegen wollt, haltet einfach ein Mikrofon am Tisch. Ja. Nee. Doch, ich kann mich an dich erinnern. Wir saßen am Tisch, er musste alles reden und sie. Ja, ich wollte mit dir nicht reden. Ja. Gut, das kann man jetzt auch verstehen. Nee, Marco war auch dabei. Also, Ja, nee. Gut dann. Sie war schlagartig ruhig und das habe ich bei ihr auch nicht so oft erlebt. Dass sie so ganz ohne Worte. Ich bin immer eine ganz ruhige. Ruhig, ja, aber gleichmäßig. jetzt kommen hier die. Frag mal Sobo. Irgendwo ist ja ganz ruhig. Ja, mir fällt auf, wir haben für unser, was ist eigentlich aus unserem Mega-Event in Schneeberlingen geworden? Da haben wir noch gar keine Urga-T-Shirts. Ja. Herr Polettentapier, unsere Urga-T-Shirts. Ich mache jetzt wieder Stopp zwischen. Schneeberlingen ist. Das ist mal, du machst zack Aufnahme und schon sind alle Frauen ruhig. Das ist unfassbar. Und die meisten machen dann erstmal ihr Handy aus. Ja, auf die Entfernung jetzt aber. Und selbst wenn, ich weiß nur, dass er bei mir geschimpft hat, dein Tisch quietscht, da müssen wir irgendwas tun, das geht so nicht. Ja, da war auch drin. Ja. Und da haben wir auch keinen Schaumstoff auf dem einfachen Mikrofon für draußen gehabt, sondern da hatten wir ein hochempfindliches Mikrofon dran. Nee, das ist schon ein Unterschied. Dieses hier ist wirklich genau für sowas. Da wurde er ganz nervös, weil ich hatte so einen Campingtisch und immer, wenn du ihn leicht berührt hast, hat er gesagt, ja, der Problem ist noch nicht mal das Quietsch. Das Problem ist, weil leicht berührt ist gut, aber wir haben immer so einen Herrn Dreser dabei, der macht immer... Ja, den haben wir ja an den Steintisch gesetzt. Das macht er sofort, wenn ich drücke, fängt der Arm am Tisch an zu kühlen, damit das auch wirklich... Den haben wir noch an den Steintisch gesetzt, da konnte nichts passieren. Herr Tracer ist halt so ein kleiner Rhythmusfanatiker, der mal ein bisschen Mucke reinbringt. Wenn ihr euch fragt, wer hier noch redet, das ist nämlich der liebe Halfor. Ja. Unser GSAK, Geotours, Geoproject.com, dein Mutter-Chefplaner. Was in der Ohne-Minus-Gruppe ja gelöscht wird, das warum habe ich immer noch nicht verstanden, aber wenn man da den Leuten helfen will, ihre Planungen zu machen, wird das in der Ohne-Gruppe gelöscht. Deswegen müsst ihr in die Geocaching Deutschland kommen. Geocaching-. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Da gibt es nämlich keine allherrschenden Götter, die sich dafür halten zumindest. Und da bleibt sowas auch stehen. Er hat nur auf deinen Film verwiesen. Ich habe das habe ich gelesen und Bubs war weg. Warum? Vermutlich, weil es Werbung für unseren Podcast war. Ach so. Es war aber, war es ja nicht, weil es ja ein YouTube Film war. Also das ist ja spektakulär da unten. Ah, oh, super. Hier, jetzt kannst du diesen. Also, guck mal, jetzt kannst du den Cash nochmal locken. Hier sind die Karten. Noch nicht wusstet, ist das Klo hier schon mal doch? Wie heißt der Laden noch? Wir sind heute. Rad oder so. Also falls einer gutes Klo sucht, der fuhr zum Güldenen Rad. Und da sind unten natürlich kleine Postkarten, die ihr dann nutzen könnt, um diesen Draht, wo wir vor uns waren, die Krämerbrücke zu locken. Da gibt's Karten im Klo? Ja. Hunger haben solltet ihr allerdings nicht, denn wir haben jetzt geschlagen in 2 Stunden auf unser Essen gewartet. Aus dem Klo. Das gibt es in Hamburg doch auch teilweise. Da kannst du unten Karten mitnehmen. Auf dem Klo? Nee, das sind so nicht vorm Klo. Haben sie meistens so Werbung mit Sehenswürdigkeiten. Habe ich noch nie gesehen. Du gehst nicht aufs Klo. Oder zieht man das von der Rolle, wo man normalerweise mit abwischt? Was steht da denn drauf? Zeig mal, was da draufsteht. Letzte Bier war schlecht. Mein Kater. Oh. Aha. Auf einem Bein kann man nicht stehen, auf allen 4 noch auch nicht. Oha. Boah. Also, auf einem Dreibein schon. Das sind Philosophen hier in dem Laden. Ja. Die Sonne scheint von oben runter auf unsere Körper keck und munter. Wie war das zu Güldenen, was? Zum Güldenen Rad. Gerade. Also hier würde ich an euch nicht herkommen. Ihr wartet mal eine gute Stunde aufs Essen. Das ist dann zwar gut, aber da wartet man trotzdem eine Stunde. Oder man kommt halt mittags. Also die haben... Stimmt. Ja. Die hätten wir alles machen können. Hätten wir machen können, haben wir aber nicht. Was ist das? Krämerbrücke? Krämerbrücke. Oder? Krämer, ne? Irgendwie sowas. Wow. Aber wir haben ihn ja gelockt. Wir sind ja gute Kescher, wir locken, ob wir da nun was unterschrieben haben. Ist ja egal, online kannst du alles locken. Das ist ein Klo. Weißt ja, ganz Erfurt. Aber da ist der Papa. Ja. Ja. Aber alle auch Bitte? Ja, haben wir auch alle. Darfst du noch was erwischen? Nee. Nee, Moment. Singst du schon wieder? Was singst du jetzt gerade? Geh noch was zu trinken. Aber jetzt schaffen wir es. Könnt ihr runterfahren. Ich schicke dir noch einen schwarzen Tee. Klar? Ja. Danke. Du warst ja total nervös. Wir schaffen es nicht. Ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt hat. Das hat sie wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Doch. Ich warte 4 Stunden und kriege schwarzen Tee. Hoffst du? Ja. So, wir waren ja vor uns alle auf dem Event. Wie war denn euer Eindruck, Holger? Standen viele Menschen auf dem Domplatz. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das war wirklich... Schon sind die Frauen ruhig. Das hatte was von 30 Minuten. Naja, was willst du auch machen ohne Programm? Ja, aber das ist 3 Stunden. Das heißt, der es organisiert hat, muss ja mindestens 3 Stunden da sein. Du also kannst dich dann unterhalten. Das war aber nicht mal eine Runde oder so. Irgendwie ergab sich das gar nicht. Ja, Gruppchenbildung, also, je nachdem, wo du herkamst, ja, vermutlich. Ja, die Zeiten wirklich von früher, wo du zu so einem Event gekommen bist und alle standen zusammen und echt vorbei. Das ist überall standen Gruppchen rum. Das ist ja auch nicht negativ, aber das fällt dann schon einfach auf. Als ich früher zum Event zu sowas gegangen bin, da haben die noch alle geklatscht. Oh, da kommt der Tracer. Oh. Ich dachte, das war das Buch. Nein, das Buch war das nie. Das war, oh, da kommt der. Da bist du noch mit Hose hingegangen. Das ja, diesmal einfach sprachlos. Ja, das stimmt allerdings. Es ist halt eine Schlange, das muss man wissen. Wie, also ich war bis jetzt auf jeden Fall schon auf anderen. Ich war nicht mal direkt damals in Bremen, PM damals, in Bremen das erste groß oder bekanntere Mega-Event. Da war das Vor-Event am Strand gemütlicher. Da saßen wir alle zusammen. Ja, aber das war das allererste. Ja, trotzdem, tippitappitoppi, saßen alle vor dem Laden rum, saßen auch alle zusammen. Ach, das stimmt, bei dieser Bierlaufbahn, ja, das wäre genau. Das Coole was ja eigentlich. Was mir fehlte, war echt ein Sammelpunkt, einfach auf Treppen rumzuhängen, ohne überhaupt irgendwas zu bieten, war tatsächlich zu viel. Ich hätte nicht gedacht. Ich überlege mir, ob ich mir so ein Plüschsignal kaufe. Den mit dem Penis abkommen. Ja, aber ich will den Penis da abmontieren, woanders anmontieren. Ich hab jetzt gesehen, es gibt ja jetzt moderne PRK. Penis auf dem Kopf. Der mit Geschlechtshaaren da. Ja. Der hatte so einen gelben Stitzel unten rum. Ich weiß nicht, ob das oben rum. Ist. Oben rum. Oben. Der Gag wäre es aber, wenn es unten rum gemacht hätte. Unten an dem gelben Ding, also oben auf der Mütze, aber oben, also oben auf dem Kopf, aber unten an dem gelben Pimmel, der oben drauf hängt. Ja, und den muss man dann nach unten pflanzen. Und dann hast du eigentlich alles. Ja. Schön festnehmen. Ja. Und setzt nur oben noch einen Hut auf und fällt es gar nicht auf. Ist ja kein Tier. Das kann... Nö. Ja. Sonst was Besonderes zu sehen, ja, eigentlich nicht. Nö. Also deswegen, wenn ich, also, keine Ahnung, vielleicht fehlt auch irgendwie mal, ich hätte auch das Gefühl, war der Owner oder die Owner überhaupt da? Also, ja, das, die rannten rum mit Urga. Ja, das hat mich wenig überzeugt. Ich finde, was mir aufgefallen ist, dass es immer mehr Mode ist, dass andere Mega-Events besuchen, ja, mit Urga-T-Shirts und auf ihren, ja, Mega-Event hinweisen. Ja, das finde ich auch immer sehr merkwürdig. Ja, ja. T-Shirt Ari ist ja schon lange, aber das ist jetzt auch so. Das stimmt. Die Werbung untereinander sehr seltsam. Ja. Ja. Aber ich fand das Event heute wirklich, also das fand ich wirklich schwach. Ich weiß nicht so richtig, was es war, aber wie gesagt, also bei Tippi Tappi Tuppi saß man alle in dieser Kneipe zusammen, weiß ja auch noch. Den wir damals in Bremen, sag mal, vorher an den Strand. Aber bei Tippi? Hier war so echt so hingerotzt. Ja, komm vorbei, nimm einen Punkt und dann geht wieder. Aber bei Tippi Tappi Tupp, da haben wir uns aber auch übers Essen beschwert. Also, ja, so geil war das trotzdem, dann nicht. Trotzdem saßen die Kescher alle zusammen und das war eine Gemeinschaft. Ja, das stimmt. Das fand ich irgendwie, das war wirklich hingehen, sich sehen lassen, Finger hoch, hier, ich war da, ich möchte Punkte sammeln und dann wieder gehen. Naja, aber Gemeinschaft war da auch nur an den, klar, nee, also da saßen sie einfach an verschiedenen Tischen. Und hier standen sie in verschiedenen Gruppen. Das war es aber trotzdem zusammen. Hier war gar nichts. Ich wusste ja nicht mal, wer Kescher und wer Gast ist. Wer Tourist ist. Das habe ich gar nicht auseinander. Ja, wir hatten noch die Anhänger der Partei, die Partei, verwechselt mit Geocacher. Und auch mit Geocacher verwechselt, weil so viele Backen auf ihrem Ding sind. Da dachten wir, sonst wie dir bitte. Ich dachte, mein Gott, die sind schon so weit. Ja. Dabei waren sie nur von der Partei. Ja. Also, nee, dieses Event, also ich glaube, morgen wird das grandios, aber heute dieses fand ich, nee, also sorry, dann lasst es lieber ganz. Gar nicht böse gemeint, sondern einfach, dann lasst es einfach. Das ist nicht nötig. Wenn man gar nichts macht, dann braucht man auch dieses Event halt nicht falsch streiten. Nö. Dann genug abräumen kannst du, es sind ja genug Caches da, hätte man auch Verlappcaches gemacht. Alles gut. Nur so war es irgendwie sinnlos. Naja, wir waren da, haben das mal mitgenommen. Ich glaube, das Abschluss-Event hat sogar eine Führung dabei. Da kannst du kostenlos eine Führung machen. Was kannst du? Da kannst du kostenlos eine Führung besuchen. Wann? Auf dem Abschluss-Event. Ja. Diese übermorgen, komische, Sonntag. Die sie da angeboten haben, wie Sauerbier, irgendwo durch die unterirdischen... Ja, irgendwie sowas. Wo du eine Stirnlampe mitbringen sollst und super. Ich fahre auf die Event, da habe ich auch vor allem Klamotten mit denen ich dann mich irgendwo da unten... Wie, nicht? Nee, das war mir alles. Was bist du denn für Also ich finde das gut, dass sie es anbieten, davon ab. Aber für mich war das gleich. Nee, ja. Und dann Sonntag sowieso nicht, man will auch noch nach Hause. Sonntag ziehst du einen Sonntagsanzug an, ne? Das kommt noch dazu. Eigentlich. Naja, aber es ist so. Die guten gebügelten Hemden, ne? Ja. Ja, aber es ist so. Sonntag, wir gehen Sonntag erstmal alle in die Kirche. Ja. Und dann fängt es um 10 Uhr an, ja? Da ziehst du dich nicht mehr um. Gibt es in der Kirche auch einen Cache, oder? Garantie. Nee, da liegt aber ein Manzi. Oder ein Lappkisch. Das musst du echt nochmal bringen. Du musst einfach Listing loggen, dass du da am Jesus eine Dose versteckt hast. Der ist abends tot. Aber er ist sowieso tot, aber dann ist er ganz tot. Dann kommt auch Ostern nicht wieder, wenn du da Cash dran pappst. Das ist doch diesem einen passiert, der dieses Selfie da machen würde, irgendwo in Italien, glaube ich, oder in Spanien, Italien. Der wollte ein Selfie von irgendeiner bekannten altertümlichen Figur machen, ist da hochgeklettert, hat sich festgehalten, hat das Handy gezückt und der Arm ist abgebrochen. Und während er runterfällt, hat er sich versucht, an dieser Figur festzuhalten, hat die ganze Figur runtergeschmissen. Die kam irgendwie aus dem, weiß ich nicht, 11. Jahrhundert oder 800 vor Christus. Das ist richtig heftig. Dann ist er abgehauen. Nee, das war einer, der ein Selfie machen wollte. Pass auf, dann ist er abgehauen, aber die hat natürlich Videoaufnahmen von ihm und haben ihn relativ schnell. Weißt du was? Das ist echt peinlich. Wie doof kann man das sagen. Und das ist echt teuer. Und wahrscheinlich kriegen sie es nicht wieder hin. Nee, ja. Das ist so wie mit diesem komischen Gemälde, was sie versucht hat, hübsch zu machen. Ja. Was sie nochmal übergemalt hat. Du bist hier dummheit, ist wirklich unendlich. Wie war das? Weltall, die menschliche Dummheit ist unendlich. Also aber bei Weltall bin ich mir sicher. Das ist echt immer wieder begeistert. Naja, trotzdem ist das jetzt ein schönes Event. Es ist schön locker heute losgegangen. Die Stadt nimmt das gut auf. Also man hat nicht so das Gefühl, dass sie so überlaufen ist von Kescher. Das ist mir damals im Leben so ein bisschen drüber. In Mainz fand ich das genauso schlimm. Da habe ich es nicht erlebt. Aber gut, da waren noch mehr, ne? Mainz war, fand ich, brechend. Also es war nichts für mich. Ja, ist blöd, ja. München fand ich erstaunlich. In München war ich nicht. Obwohl München so riesig war, hast du trotzdem an jeder Ecke, man erkennt sie. Ich weiß immer, wie wir uns vorhin überall haben, ich weiß auch immer noch nicht woran, aber man sieht die wirklich. Ja gut, das war auf allen vielen gehen würden, aber das war in Mainz nicht zu übersehen. Ja, das stimmt. Dieses mit den Augen auf dem Gerät, und das sieht halt nicht aus wie ein Handy. Das, aber jetzt durch die vielen Handycatcher vielleicht, ja, ist das dadurch nicht mehr so. Ja, aber das war, also ich fand, in Xanten hat sich's gut verlaufen. Da war halt durch dieses geologische Gelände hast du kaum... Ja, ich glaube, in Xanten war es halt einfach so, du bist da auf diesem Parkplatz geleitet worden, hattest dann schon den Flash von den 3 Millionen Autos und so weiter, bist dann da rein oder in die Stadt und warst eigentlich schon geflasht, dass da so viele Leute sind, und dann hat es sich verlaufen. Das hat sich echt gut verlaufen. Und hier verläuft es sich auch, aber du triffst immer halt immer also wieder auf so Kräfte. Die Stadt ist rein, weil der große Kern ist ja noch wirklich klein. Ja. Und trotzdem viele Cacher da. Aber wie gesagt, das Handy-Cacher ist auch besser geworden. Das fällt mir ins Auge. Ja. Habe ich tatsächlich gesagt, besser geworden ist Handy-Cacher. Jetzt macht es noch geht. Das war für sich. Ist denn jemanden aus Mainz heute hier dabei? Nee, aber aus Rheinland-Pfalz. So groß ist ja nun Mainz auch wieder nicht. Sie haben sie so das Lachen verkleben? Naja, man muss ja mal fragen. Ne? Also, ja, die Frage stellt sich natürlich, was interessiert sich der Mainzer Erzbischof für Erfurt? Erfurt, Mainz, also das ist ja noch eine Ecke voneinander entfernt. Hängt ganz einfach damit zusammen, in Erfurt kreuzen sich damals bereits die wichtigsten Handelsstraßen der Zeit. Zum Beispiel die Via Regia, also die Straße, die Nürnberger Leitstraße, Böhmische Handelsstraße, Sächsische Handelsstraße. Im Endeffekt waren das wirklich fast 20 Handelsstraßen, die hier irgendwie durch Erfurt durchkamen. Also eine Kreuzung war damals schon eine Top-Einwohnerquelle, bei Steuer- und Zölle-Abgaben nichts Neues. Damals schon. Und die Erfurt haben. Ich hatte mir echt diesmal vorgenommen, ich habe an, für dieses Event mal nicht zu meckern. Eigentlich müsste ich das jetzt beenden, den Podcast, weil das ist ja wohl ein einziges Desaster hier. Ja, man muss dazu sagen, Sie können natürlich nichts dafür, wenn ein System abstürzt. Nein, man, die Software ist auch vorher bestimmt intensiv. Also ich denke auch, das ist ganz zufällig. Ich sind jetzt 11 Uhr, eine Stunde nach Einlass, haben wir es jetzt geschafft, reinzukommen. Mit als Erste. Warum? Weil sie die Tore geöffnet haben, weil sie es nicht in der Lage sind, den Leuten ihre Tickets auszuhändigen. Ja, aber was macht Heike jetzt? Die will mit der S-Bahn fahren. Das haben sie vor uns gesagt. Also die Touren finden statt. Ja. Auch ohne dein Ticket. Ja. Kannst du hingehen. Das ist super. Ich finde das jetzt aber nicht schlecht. Ich muss überlegen, du hast jetzt... Ich finde auch dieses Ein-Ticket-System einfach hat grandios eingeschlagen. Also. Ich finde es aus diesem einfachen Grunde nicht schlecht. Ich stand ja jetzt auch eine halbe Stunde in der Schlange. Ja, in einer sehr langen Schlange, möchte ich mal betonen. In einer sehr langen Schlange. Ja. Und ich weiß, dass du als Orga-Team irgendwann vor der Entscheidung steht, was machst du jetzt? Und die Entscheidung zu treffen, einfach die Tore aufzumachen... Ja. Die Entscheidung zu treffen, einfach mal die Tore aufzumachen und alle reinzulassen... Das ist so eine Entscheidung, die triffst du nicht so einfach. Die siehst du auch nirgendwo. Doch. Und da kann ich eigentlich ganz, das machen. Ganz ehrlich, das habe ich frag Heike von der Dreiviertelstunde zu ihr gesagt. Pass mal auf, wir fahren da jetzt hin. Systemabsturz haben sie gerade vermeldet. Ach, und ich sag dir jetzt schon, die machen die Tore auf. Anders geht's gar nicht, weil der kriegt seinen Rechner nicht zum Laufen. Ey, sorry, aber ich hatte das Ein-Ticket-System schon merkwürdig. Ich fand den Shop merkwürdig. Habe ja auch mit ihm E-Mail-Kontakt gehabt. Wir haben auch einiges verbessert. Und jetzt passierte als nächstes, also alles, was elektronisch Technik da war, hat jetzt nicht funktioniert, ja, inklusive Einlass. Aber du musst sie ja auch von Problem zur Lösung hangeln. Ja. Dann können sie jetzt natürlich ewig an diesem Problem rumhauen. Und es war ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde haben sie benötigt. Das würdest du aber jetzt auch mal ehrlich, machen. Aber die Lösung ist in dem Moment, die Tore aufzumachen. Und die Lösung, und die Entscheidung zu treffen, rechne ich ihnen hoch an. Okay, dann drehen wir es mal anders. Und was wäre wohl passiert, wenn sie das nicht gemacht hätten? Irgendwann geht ernsthaft einer nach vorne, nach einer Stunde in der Sonne stehen und hätte ihm was aufs Maul gehauen. Weil irgendwann reicht es dann mal. Na, die Leute wären einfach gegangen, wären unzufrieden gewesen. Oder so, dann wollten sie ihr Geld zurückhaben. Dann hätten sie noch ein größeres Problem gehabt. Also sorry, die standen hier schon, das war kurz der Kollaps. Ja, naja, natürlich. Aber was willst du machen? Es gibt dafür keine Lösung. Du kriegst das System hoch oder du machst die Tore auf. Aber du machst die Tore nicht nach 10 Minuten auf. Ja, aber ich war jetzt auf vielen Mega-Events und das ist das erste Mal, wo... Also sorry, das ist schon peinlich. Ich muss doch für sowas... Mann, wenn ich mir sowas überlege, wir reden jetzt von Mega-Events, da muss man ja schon ein bisschen professionell rangehen. Dann habe ich doch einen Plan B und nicht, oh, meine Rechner werden schon funktionieren, alles wird gut sein. Dann habe ich doch zur Not einen Zettelkasten irgendwo liegen und fange mit dem zur Not an. Ja, vielleicht war es mit dem Zettelkasten, aber das hat es ja nicht abgeballt. Es ging ja mal so ruckweise. Es kamen ja Leute rein. Es ist schon sehr... Wie gesagt, gestern war schon ein komischer Eindruck. Ich hatte mich mit Heike noch unterhalten, woran es eigentlich lag, dass das so komisch war. Und wir sind uns echt einig geworden. Der Hauptpunkt ist eigentlich... Da kam nicht mal eine Orga zur Begrüßung oder sowas. Also du kamst auf dieses Event und wusstest doch bis am Ende nicht, ob da überhaupt ein Owner irgendwo war. Naja, doch, es war gar nichts. Na gut, die waren da, die waren an den T-Shirts zu erkennen. Ja, super. Man hätte es ja vielleicht gestern so machen sollen, dass man gestern schon mal ein paar Tickets ausgibt. Dann hättest du hier heute 200 Leute weniger gehabt in der Schlange. Ja, ja. Ich sag ja, also organisatorisch ist das alles sehr Also wir waren echt kurz davor, heute nach Hause zu fahren. Ich habe die Stadt steht mir bis oben. Wir haben heute keinen Bäcker gefunden, wo noch ein Platz war, weil alles voll, die überhaupt auf hatten, da gibt es ja nur 3 Stück im ganzen Laden hier um 8, hatten alle voll bis zum Rand. Echt? Dann haben wir hier unten an der Eger einen gefunden, der hat nur gar keine Brötchen, sondern nur auf Bestellung. Dafür haben wir da 10 Minuten angestanden, um das zu erfahren. Die Stadt reichte mir schon langsam, weil wie gesagt, gestern der romantische Stadtrundgang. Wollen wir gleich einmal in Richtung, wollen wir eigentlich zu Mario gehen? Ja. Da wollten wir ja eh hin. Der romantische Stadtrundgang fand so stand, dass 160 Kescher da standen, keiner von der Orga, jedenfalls habe ich niemanden gesehen, und der Stadtmann jetzt versuchte, die aufzuteilen in 5 Gruppen, indem er sich hinstellt und sagte, teilt euch mal in 5 Gruppen auf. Okay. Das funktioniert nie. Jetzt kann ich ja mal zu unserem Frühstück sagen, wir sind aus dem Hotel raus, sind 30 Meter gelaufen, haben einen Bäcker gefunden, haben bestellt, was wir wollen und einen Kaffee. Also ja, uns funktioniert das. Wir waren auch später dran etwas. Ja. Nein, okay, ich sage, 30, für die Stadt kann ja auch die Orga nichts. Aber für die Geschichte gestern, dann hatten wir die Grüppchen endlich zusammen. Das ist schwierig genug. Wenn du keinen hast, der das leitet, ist das echt problematisch. Ja. Und dann haben wir diese Führung gemacht und natürlich kann die Orga da nichts für, aber wir wurden ununterbrochen, also spätestens nach 20 Meter wieder von irgendeinem Besoffenen bepöbelt. Und damit meine ich jetzt nicht den ich vertwittert habe, sondern das waren wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwer sagte von der Partei, irgendwer sagte ja, Studenten. Ja, die Partei hatte gestern irgendwie. Wer immer, diese Stadt war für uns ein Desaster. Mit romantisch hatte dieser gar nichts zu tun. Das war nämlich der Stadtwächterrundgang, davon mal ganz ab. Und dann wurdest du, also ernsthaft, du konntest keine 20 Meter gehen, 20 Minuten unterwegs sein da mit denen, ohne dass irgendein Besoffener rumpöbelte. Auch die Gruppe anpöbelte und so. Naja. Also diese Stadt hat für mich, vielleicht ist es auch Pech. Wir haben jetzt gerade den schlechten Tag. Ich glaube, das ist Pech, weil wir waren schon mal hier, das ist, war in Ordnung. Und eigentlich ist Erfurt eine schöne Stadt. Also es ist halt immer so, die Eindrücke, die sich dann einbrechen es und das verfestigt sich das. Ja, ja, jetzt sag mal, jetzt bist du gestern ein bisschen genervt, jetzt kommst du halt früh hier nicht rein, bist du auch genervt. Ich war noch nicht mal genervt, weil ich nicht reinkam. Ich kam hierher und ich stand unten mit Heike bei der ersten Bahn. Wir sind nämlich eins früher ausgestiegen. Und da ist der Eingang Eger, steht da oben dran. Und du siehst nichts, kein Schild, nichts, null. Also es gibt auch keine Wegpunkte oder so, sondern es gibt nur einen Wegpunkt mitten auf dem Eger-Gelände. Das ist halt das Event. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich weiß nichts, Mario. Laserlogo-Shop. Ist er das, ja? Ja, das sollte er sagen. Ja, mir war es nicht ganz klar. Es gibt ja mehrere Token. Nein, ich will mich auch nicht zu sehr aufregen, aber ich sage ja, das ist auch natürlich auch sehr subjektiv gesehen. Aber bis jetzt hat hier auch, nennen wir doch mal was funktioniert hat an der Orga. Bisher. Ja, gut, die Lab-Caches haben heute früher auch nicht funktioniert, jetzt sind die Fragen aber drin. Ja, aber es passt. Wenn das alles miteinander zusammenhängt und die haben heute früh einen Systemabsturz und dadurch sind die Fragen nicht reingespielt worden, ist halt so. Manchmal steckst du nicht drin. Wenn wir unseren Mega in Schneeberling machen und. Ja. Aber also eine Begründung finde ich immer, ja. Aber man muss es sagen, die kamen immer runter, die haben in der Schlange immer gesagt, woran es liegt, wie lange es noch dauert und dass sie dran sind, eine Lösung haben. Das ist natürlich schon mal viel wert, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Pass mal auf, nehmen wir an, wir machen uns einen Mega, bei uns stürzt das System ab. Da unten stehen jetzt 500 Leute, dann würden wir erstmal versuchen, das System hochzugehen und nicht sofort auf Plan B. Und wenn Plan B Zettel und du siehst, da kriegst du halt pro Minute nur 3 Leute durch. Nein, ich bin Programmierer, von daher, ich würde mich niemals auf IT da oben stützen beim Einlass. Nie. Wir kriegen bei Mega jede Menge Freiwillige, die haben da alle Lust zu. Dann setze ich da genug Leute hin, die die Karten abreißen. Aber niemals auf eine IT, die ich selber hinstelle, nicht ein Profi. Wenn da eine Firma ist, die mir das hinstellt, mit Fallback und allem, ist das eine Sache. Aber ich habe so das leise Gefühl, also wie gesagt, im Vorlauf schon mit diesem Shop, dass das alles so, da wurde so hobbymäßig zusammenprogrammiert, das wird schon gehen. Und das kann auch Irrtum sein, um Gottes Willen. Ich will das jetzt auch nicht, das ist jetzt Vermutung. Vielleicht entwickelt es sich ja jetzt auch noch grandios und wir kriegen jetzt erstmal so ein Ticket von Mario. Ich mache mal so lange Aufstehen. Ja, genau. Habe ich es an. So, ich frage mich gerade, wo ich mein... Ach, mein Handy liegt da. Muss mal kurz ausmachen. Ich bin gerade beim Filmdosen Memory. Du sollst jetzt einschütteln. Nein. Was ist das? Das sind meine Lösungen. Pilar. Ach so. Ich bin beim Filmdosen Memory jetzt live. Ich gebe keine Tipps. Das ist ja wohl nicht wahr, Jörg. Ne? Ja, wir wollen mal gucken, wer besser ist. Jörg, du musst das auch beschreiben. Das hört sich ja, an die Watte. Ich begreife das noch nicht. Das du schüttelst die... jetzt an Filmdosen, die nicht wasserdicht sind. Da hört sich nach gar nichts an. Ja. Warte mal, das hört sich so ähnlich an wie das. Hört man was? Ja, da hört man was. Mal her. Aber jetzt nicht durcheinander bringen. Ich glaube, die beiden habe ich schon, wenn ich jetzt schlechter bin als mein Arm. Warte mal eben, da muss ich mal eben den Puschel abnehmen. Warte mal. Das ist, das würde ich leise auch so sehen. Stell mal vor, ich kriege das jetzt nicht hin. Du meinst, dass deine Tochter besser abschneidet als ja. Du? Das hat sie doch schon, seitdem sie 3 ist. So, die Bärchen würde ich so mal... Hast du jetzt eine eingesteckt? Nee. Okay. Die stehen auch hier, die waren dicht zusammen, hier, die beiden. Oh mal, das war nix. Das hatte ich hier. Nein. Oh, wunderbar, der ist aber gut. Die würde ich auch zu nehmen. Hier hört man verbessert. Da war nix. Jetzt hast du die zusortiert. Ich habe die zusortiert. Wow, mal gucken, ob es passt. Ach, nie im Leben. Eins. Jetzt kriege ich nämlich Punkte. Zwei. Du hast beschissen. Da höre ich nämlich nix. Drei. Hier hörst du nichts? Da muss man mal ordentlich schütteln, da hört man was. Echt? Ja, der hat es nicht mehr so gehört. Ich höre da nichts mehr. Doch, da hört man ein bisschen was. Ja, siehst du? Aber ganz, hör, probier mal selber. Aber das ist echt so. Nummer was ist denn das? Ich höre nicht. Und Nummer 6, man hört bei einem was. Spüren tue ich den, aber hören nicht. Ein Teil? Was ist denn das? Kann ich mal reingucken? Nee. Nicht? Was ist es? Seife. Echt? Ja. Wie viel hast du jetzt richtig? Alle. Alle. Alle. Natürlich, alle. Twitter hat alle richtig. Hat ein bisschen länger gebraucht als die Kinder im Durchschnitt, ja. Aber hat es gut gemacht. Ein bisschen länger braucht er immer, das ist normal. So, und weil wir das alles so schön machen, lassen wir hier unseren ersten Token da. Bitte sehr. Ah, die zwei Esel, die beiden Esel sind wir. Ja, das ich bin der Linke mit dem zwischen den Zehen. Zwischen den Zehen, ja. Ich, sehr cool. Ich möchte das alles wieder und stelle es hier rein, ja? Ja, sehr cool. Habt ihr gut gemacht. Das Töchterchen hat genauso viel? Ja, ja, aber die war schneller. Ja, das ist ja. Die kennt das aber von den Überraschungseiern. Ja, du bist nur bei einer Sache schnell. Und jetzt musst du da auch noch was machen, oder? Ja, nee, ich kann jetzt von Station zu Station gehen. Willst du auch ausmalen? Nee. Nee, das ist ja überfordert. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel verlangen. Ich kann nur mal nach Zahlen. Komm, wir gucken mal, was ich da drüben machen muss. Sehr cool, vielen Dank euch. Ja, wir haben zu danken. Ja, was hast du gemacht? Papa hat auch einen Zettel gemacht. Papa hat das auch hingekriegt, aber es hat dreimal so lange gedauert wie bei dir. Papa ist nicht mehr der Schnellste. Komm, nächste, Fabian, jetzt sagst du euch fertig. Ja, das ganz vielen cool. Dank, ne? Bitte, bitte. Johanna, was hast du hier gemacht? Ja, weiter. Müll trennen hat sie hier gemacht. Hier wird Müll getrennt, ja. Ach, mit Scheiße, Stickern. So einen Cash habe ich mal gefunden. Den habe ich mir gleich erstmal mit Telefonjoker erzählen lassen, wie der geht. Ich kann das nicht. Wie ja. Mit Telefonjoker? Kann man hier üben. Dafür wir haben noch einen großen Sack, da kommt alles rein und dann ist es gut. Ach so, das ist doch ganz einfach. Gelber Sack, Biomüll. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht. Ja, ganz einfach. Dann mach das mal. Komm. Restmüll und ja. Das ist Papier. Komm, Großkotz. Ja. Wenn er fertig ist, dann machst du das mal. Dann wollen wir mal gucken. Ja, meine ja, und meine denk Frau mal, muss für meine Kinder Frau, eigentlich. Du, meine Frau kriegt das immer nicht hin. Mausi, hast du das hier mal gemacht? Selbstverständlich. Hast du das auch gemacht, dass das zu Hause jetzt läuft? Wollte ich gerade sagen, da ist der Beweis. Das ist alles korrekt. Ja, Sieger. Also du hast 0 Punkte bekommen, ja. Ja, nicht schlecht gemacht. Ne? Ja, das machen wir gleich. Da bin ich mal gespannt. Das hab ich mal als Cash gehabt. Da hat einer wirklich die Dinger als Aufkleber liegen gehabt und dann hattest du 4 Tonnen und da musstest du sie reinschmeißen und waren auf der Rückseite zahlen. Und darüber hast du den Cash berechnet. Ach so. Ach, hab ich den Scheiß verflucht. Müll trennen. Ja, werden wir mal sehen. Obwohl, es gibt ja den intelligenten Fehlwurf. Das ist, wenn du was keinen grünen Punkt hat, aber trotzdem zu Plastik gehört, in einen gelben Sack schmeißt. Das nennt man einen intelligenten Fehlwurf. Ach, wir haben so eine große schwarze Tonne, weißt du? Bisschen klugscheißen hier. Och, ich muss erstmal meine Kiste zumachen. Du, das ist für Kinder. Wenn wir hier versagen, dann sind wir aber echt. Ach, was, die kennen dich doch, die Leute. Da ist doch nichts. Wir müssen das jetzt mal beschreiben. Das sind 4 Tafeln. Das sind 4 Tafeln. Auf jede Tafel kommen 4, 8, 12 Aufkleber. Ja. Du hast jetzt Brot drauf und Schokolade und was genau. Noch so. Und die Tafeln stellen dann künstlich, aber künstlerisch gestaltet, nochmal den Papiermüll, den Restmüll. Ja, witzige Bilder eigentlich, kann man immer sagen. Ist jetzt Station 2 von 4. Theresas Kindervariante. Wieso 2 von 4? Hinten gibt's Finale. Ach, Finale. Oh, ja, aber wir wollen mal sehen, ob du hier deinen Müll getrennt kriegst. Ich krieg meinen Müll getrennt, da kann ich sicher sein. Nur. Aber vielleicht nicht 100%, ne? Gibt es hier eine Fehlerquote, wenn man es nicht 100 hat? 100%, sonst gibt es hier keinen gelben Stift. Oh, es gibt keinen gelben Stift. Johanna, hast du das hier geschafft? Ja, sicher. Ja, gut. Einen kriegen wir immer durch. Weißt du ja, mit 5 Land starten, Hauptsache einer kommt durch. Ja, also da, ich würde da nicht mal starten. Nee, die kommt aber nicht. Was kommt da rein? Die kriegt ja auch, dass die immer stinkt, oder was? Ja. Gut, dass wir Kompost haben. Das Schöne ist, wir haben so einen Müll, wie nennt man das, wo die Mülleimer reinstellen? So ein, weiß nicht, so eine Verkleidung. Ah, ich weiß, was du meinst. Da passen natürlich jetzt nicht 4 Tonnen rein, das macht es natürlich sehr bitter. Das gehört da rein, genau. Haben die Aufkleber einen randenfarblichen? Die kommt heute Abend. Soll das ein Witz sein? Das ist ja geil. Das ist doch nicht wahr, ne? Also, das musst du jetzt aber nicht von den Kids sagen, aber deswegen sage ich doch, dass ich 100% schaffe. Nee, ernsthaft? Ja. Zeig mal, das kann er nicht. Aha. Wie heißt denn jetzt der Hashtag hier eigentlich? Mega Erfurt. Systemabsturz. Event im Team. Das kannst du nicht als Hashtag bringen. Warum nicht? Heute kennt das jeder. Achso, ich glaube, dann brauchst du es doch nicht machen. Okay, gut. Das ist dann aber nur für sehr kleine Kinder, oder? Ja, aber man muss früh anfangen, ne? Ja, aber die fallen auch eher als wir darüber, dass sie farblich Ränder haben. Ja, oder? Dafür müssen die schon ein gewisses Alter haben. Das ist mir aufgefallen. Also für dich geht's noch. Hat doch bei dir auch länger gedauert. Ich habe gesagt, ich habe die erst dann wieder drauf. Ja, dann ist es ja. Los, dann gucken wir, wie seine Tochter sich schlägt da. Achso, die ist schon beim Finale. Ja, du triffst doch hier sowieso nichts. Hier ist Dosenwerfen. Dosenwerfen bin ich auch schlecht. Also hier ist nochmal Dosenwerfen für Kinder. Einmal normales Dosenwerfen wie immer. Und was müssen wir hier machen? Und hier muss Johanna was reinwerfen. Die muss was fühlen. Die Fühlbox. Aber Station 2 ist dann ja eher so ein bisschen Idiotentest. Naja, also wenn du das hat Johanna auch nie erkannt. Wenn du sitzt, sagen wir mal, bis 5 Jahre wirst du das nicht. Ja, stimmt, ja. Du konzentrierst okay. Dir ja niemand, du konzentrierst dich dann darauf und. Ja, also mir deswegen auf, ich habe immer nur auf die, als sie aufgepappt waren, geguckt und dann fällt das sowieso nicht auf. Nur wenn du sie abnimmst, dann siehst du sofort, dass da drüber ein farblicher Rand ist. Nee, ich habe so lange gebraucht, um diesen Rest, diesen Biomüll raus, weil wir den ja nicht haben. Ja, okay, klar. Und habe dann zu dem Rest nur rüber geschaut und dachte, hey, Moment mal, das ist ja irgendwie komisch. Grau und braun, dann gucke ich mal auf, ja, alles klar. Und deswegen habe ich ja gesagt, mach 100%. Was denn? Oh, guck mal, siehst du, das ist meine Tochter. Die guckt da immer so ein bisschen leicht rein und sagt. Ich bescheiß die ganze Zeit. Fasziniert tut mich gerade so die Hose, die sehe ich jetzt, muss man erstmal auflegen. Ja. Bisschen arg bunt. Soll ich mal fotografieren? Was denn? Diese Hose ist wirklich. Also ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt. Also sag jetzt nichts Falsches. Stylisch. Ja. Gewagt. Wir sind übrigens gerade live drauf, Maus, also Handy aus. Also keine. Nö, das stört nicht. Beide so weit weg stört das nicht. Wir müssen halt noch ein Captain. Also hier ist Station 4, dann fühlt man. Geht es dann noch weiter? Nee, das waren 4, ne? Genau. Das waren die 4 Kinderstationen. Dann gibt es irgendwie die Gewinne. Also muss sagen, wir haben ein bisschen abseits in den Kinderstationen auf dem Grünfläche aufgestellt. Sehr, sehr schön gemacht. Dann gibt es diese Händlermeile, die sich. Polizei gibt es auch. Ah, ja. Ja, die Händlermeile sieht eigentlich gut aus. Die ist schön in die Länge gezogen und da sind auch viele Läden. Das finde ich auch sehr gut. Also jetzt innen fängt das an, das ganze Event mal ins Positive zu kippen, für mich. Ja, und dann sieht man hier die verschiedenen Häuser. 1, 2, 3, 4. Das müssen wahrscheinlich irgendwie auch so Schmetterlingsausstellungen und so weiter sein. Und die Fressmeile ist da vorne. Die ist gut gefüllt. Ja, das stimmt. Jetzt also ist auch die Sonne so ein bisschen weg. Jetzt fängt es richtig an zu laufen. Also bevor jetzt auch wieder einer, denn nachher, meckern gehört dazu. Am Anfang war meckern hier auch berechtigt, in meinen Augen auch immer noch. Aber jetzt fängt es an, nachdem sich das einläuft, scheint das gut zu werden. Wir müssen natürlich auch sagen, man ist natürlich auch emotional angefasst, wenn man etwas länger steht und sich denkt, oh Gott, wenn das jetzt schon so anfängt. Ja, wir gehen Dinge auch schnell auf den Sack und da kamen zu viele zusammen gestern. So einfach ist das. Aber das ist halt so. Und die Leute, die uns hören, kennen das auch. Also mein Gott. Und die paar, die immer rumdödeln, die können dann war das nicht. Aber es ist eine große Händlermeile, Aldi, ne? Wo ist denn eigentlich unser Taschenlampen? Und Garmin ist auch da, das habe ich gar nicht gesehen. Ich frage mich, wo ist denn hier der Gründel? Gründel. Ist der. Nee, der ist hier nicht. Der Gründel ist hier nicht. Nee, der wollte, glaube ich, nicht kommen nach Erfurt. Da hatte er keine Zeit oder irgendwas war da. Der oder Taschenlampenpapst? Habe ich auch noch nicht gesehen. Auch nicht. Da sind die Kings und Go-Casher. Da hinten, der hat sich das neue Ding gemacht doch. Das ist doch seine Betty, glaube ich. Oh, dann müssen wir da ja nochmal vorbeigucken gleich. Ja. Heike ist jetzt unterwegs auf Tour. Ich mache jetzt erstmal wieder Stopp zu spielen. Noch locker, ich nehme auch schon gleich auf, damit das nicht so lange dauert. Ich bin noch beschwitzt vom Wein. Wir befinden uns jetzt. Ja, warte, wir müssen jetzt mal, wir haben jetzt also praktisch jetzt müssen so einen langen Piep sozusagen oder irgendwie setze ich hier eine Kapitelmarke. Piep. Bis hierhin haben wir jetzt so alles aufgenommen, was uns dann spontan vor Ort einfiel, was schlecht und scheiße und gut und so war. Also mehr so gefühlsmäßiges Podcasten. Und jetzt haben wir. Und jetzt werden wir sentimental zur blauen Stunde und ziehen ein Fazit. Ja, wir haben den Vor-Event haben wir jetzt gemacht. Das Haupt-Event ist hinter uns, ist aber noch schön gegessen. Jetzt haben wir. Wie spät haben wir es denn? 8:30? 20:29, gut geschätzt. Oh, lasst es euch schmecken. Schicke Mütze kam gerade per. Von Ronald Radessel rein. Der muss uns also gerade beim Italiener gesehen haben. Und jetzt machen wir das eigentliche Fazit. Das heißt, jetzt wird's ernst sozusagen. Der hat uns gesehen und hat nicht Hallo gesagt. Was ist das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Beim Essen wollte er vielleicht nicht stören. Also, die ersten, ich weiß nicht, wie viele Minuten das waren, ne? Nicht zu ernst nehmen. Das ist mehr so die Atmo- und Live-Berichterstattung mit allen Gefühlen, die man da so hat. Und jetzt haben wir uns aber so ein Bild, so ein Fazit zu diesem Event, zum Ausklang zu dem Fazit Event. Fazit gebildet ist alles völlig schwachsinnige Formulierung. Was haben wir uns? Wir haben das Event beendet. Wir haben uns eine Meinung gebildet. Wir ziehen jetzt das Fazit so, weil das wir haben uns eine Meinung gebildet und ziehen uns jetzt das Fazit. Genau, wir ziehen uns jetzt das Fazit. Wir haben echt ein bisschen Wein in Tuss, also ich. Also was hast du getrunken? Wir, nee. Nur, ich habe nur Cola gehabt. Okay. Bei mir geht's neu. Ich habe immer diese Wortfindungsstörung. Also wir haben erstmal haben wir noch mitgekriegt, von wem ist ja jetzt egal, unsere Quellen geben wir ja nicht immer preis. Also hier ist das nicht so viel anders wie in Hamburg. Auch hier so ein bisschen, der eine gönnt dem anderen nicht so richtig alles und so. Um das mal grob zu beschreiben. Und das erste Event, ich habe jetzt auch extra nochmal zu Hause nachgeguckt. Das erste Event, also das Meet and Greet. Das Vor-Event, ja. Ist ein anderer Owner oder zum Teil zumindest anderer Owner. Da stehen die Puffbohnen zwar auch drin, aber nur als und irgendwer. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Irgendwas mit 666 hinten oder 4x6 hinten. Und auch das Nach-Event ist auch nicht von den Puffbohnen alleine, sondern auch von anderen. Irgendwie wurden die wohl, also die zwei Einzel-Events wurden wohl am Anfang schon mal eingereicht. Das Haupt-Event kam eigentlich erst später. Also das überschnitt sich irgendwie alles. Und dann musste man sich einigen. Aber irgendwie ist man sich doch nicht ganz so grün. Also es ist wie in allen Orten. Ne? Es ist also nicht nur Hamburg so. Auf jeden Fall das Haupt-Event, das sind nicht so richtig die gleichen Veranstalter wie vor und nach Event. So grob habe ich das verstanden. Das kann ja durchaus sein, aber uns wurde ja zugetragen, dass es da auch nicht gerade ohne friedlich von genau, ging. Genau. Wir hatten, weil wir in diesem Vorbericht, hast du ja auch den Vorschlag gehabt, warum haben sie nicht Freitag schon die Karten Tickets ausgegeben, genau, für die, die da sind. Ja, jetzt wissen wir warum. Ja, weil da sich hin und her gezickt wurde und ihr vor Ort gezicke letztendlich scheiße für die Besucher des Events, der Events sind. Wer immer da was für kann, aber ist es so, stellt sich ja letztendlich dar. Ich glaube, das ist sowieso immer so die Tatsache, dass es ja immer mehr Geocacher gibt und ja, zwangsläufig kommen genau diese ja Themen. Aber ich verstehe nicht, weil keiner mehr nachgeben kann. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Groundspeak da nicht eingreift, weil die sagen ja eigentlich, beim Mega ist das Wochenende gehört sozusagen dem Mega-Veranstalter. Und das hätten sie hier in meinen Augen klar machen müssen. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich so sagen, weil sie das Mega-Event, die haben ja auch mal gesagt, so Zito zum Aufräumen ist nicht mehr genehmigt, ja, und so weiter. Wenn ihr das Mega-Event nur für einen Tag hat, dann gehört dir der Tag. Aber ja, nicht aber das ganze Wochenende. Also wenn sie was draus lernen würden, dann würden sie das nächste Mal sagen, okay, pass auf, wenn ihr hier ein Mega macht, dann gehört auch der Freitag und Sonntag euch, egal wie ihr, was ihr da veranstalten wollt, fertig. Weil das war hier unglücklich für die Gäste. Finde ich schon. Ich will das auch nicht zu schlecht reden, aber das Freitag-Event war komisch. Da keiner, der einen begrüßt hat. Man wusste überhaupt nicht so richtig, wer ist denn jetzt hier ohne und wer nicht. Und man stand da rum. Aber das hatten alle so. Man hat sich dann in den Gruppen gefunden, aus ja, die man so kannte. Genau. Ein bisschen Hallo gesagt natürlich. Ja. Aber da fehlte einfach mal so eine kleine Ansprache. Mittelpunkt Hallo auch fehlte. So wie jetzt bei Tippi Tappi Tuppi, wo man sich vorher in diesem Häuschen da oben getroffen hat. Oder ich weiß nicht, so fehlte so ein Bezugspunkt. Es war einfach, auf mich wirkte das einfach lieblos, ohne dass ich es einem vorwerfen will, sondern es war einfach, das ist ja auch nicht schlimm, sondern das kam nur so, das Vorevent kam mir irgendwie, ja, wir müssen halt eins machen und dann ist da halt eins, so kam mir das irgendwie vor, das fand ich nicht so gelungen. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen zum Hauptevent? Wir haben viele Leute getroffen natürlich. Ja, wobei wir vorher nochmal eben sagen müssen, also auch für das, was ich war ja vorher hier schon gut am Fluchen an diesem Podcast. Da kam dann auch alles zusammen, was natürlich die kein Owner der Welt was für kann. Ja. Die Stadt war an diesem Wochenende echt scheiße. Und zwar aus einfachen Gründen. Die Partei hat hier ihren Parteitag gefeiert. Und sorry, außer dem Sonneborn scheint mir auch der Rest nicht ganz dicht zu sein. Die sind weder witzig noch irgendwas. Die sind also nur besoffen rumgelaufen. Ja, das hast du ja gut auch schon zusammengefasst. Sehe ich ähnlich. Also die Partei, die war mal witzig. Und ich hatte es auch in meinem Gefühl, dass die immer noch witzig ist, weil ja auch ein paar andere Podcaster da sind. Aber was wir hier gesehen haben als an Parteimitgliedern. Ja, einfach peinlich. Peinlich rumgerührt, immer eine Flasche Bier hoch, ja, und so weiter. Also das ist jetzt auch nicht Spaßpartei hin oder her, ja, aber das war echt ein bisschen. Und das hat den gesamten Freitag auch versaut, weil die Stadtführung abends war zum einen ehrlich schlecht organisiert. Das schieben die auf die Stadt und die Stadt schiebt das sicherlich auf die Geocacher zurück. Wie auch immer, als Gast kommst du dahin, 160 Leute, keiner weiß was irgendwas eine Ahnung und plötzlich sagen die, ja, teilt euch mal in 5 Gruppen auf. Und wer auch nur ein bisschen von Menschen kennt, weiß, dass das so nicht funktioniert. Da muss einer vorne stehen und sagen, hier, komm hier dahin. Haben sie nicht gemacht. Das also war einfach katastrophal. Dann kam der abendliche Stadtrundgang. da können dann auch wieder die Owner nichts für, sondern das ist einfach für die Gäste dann schlimm gewesen. Da kann gar keiner was für. Aber es ist halt diese gröhlenden, besoffenen Leute, alle 10 Meter stießt du auf irgendwelche Besoffenen, die dich auch noch anmachten. Also ich weiß nicht, ob das alles von der Partei war, ob das auch, weil das hier viel Studenten sind. Ich weiß nicht, wie das kam, aber diese ganze Stadt war wirklich, und das haben wir mehrere bestätigt, für diesen Freitagabend durchgebesoffen. Und das war nicht schön. Und ja, ich war vielleicht nicht alles die Partei, aber wir sind ja auch von, wir haben die Stadtrundfahrt nicht, Stadtrundgang. Rundgang war das, ja. Das, wie war es, das romantische? Romantischer Stadtrundgang, was er auch nicht war, sondern es gab nur 2 Gruppen, die den romantischen bekommen haben und die anderen haben irgendwie die Stadtrundgang mit dem... Es wird auf immer, Wind of Change wird auf immer mit diesem Namen verbunden sein. Ich hab's schon wieder mal. Der Stadtrundgang war dann mit dem Nachtwächter. Also das war eine andere Variante sowieso schon als gedacht. Also sagen wir mal so, wir sind dann abends nach Hause gegangen, wir haben den Stadtrundgang nicht gemacht und sind an Krüppchen von die Parteianhängern vorbeigegangen. Und das war stark alkoholisiert und das war wirklich... Oh, ich muss mal da hinten pissen. So, das war so das Niveau. Ja, und dann stimmt. Hast ja. du auch, dann wirkt auf so eine, dich auf sich so eine Stadt auch irgendwie anders, ja? Ja. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, Erfurt ist eine schöne Stadt. Gut, dann sagen wir mal weiter. Es ging dann los am Moment, wo du aber sagst, schöne Stadt und genau. Und morgen früh ging es dann gleich weiter. Wir sind früh hoch, wollten frühstücken, haben gesagt, nicht direkt am Dom, wir gehen mal ein Stück weiter. Das war dann der nächste Fehler, weil Erfurt hat eine tolle Innenstadt, also Altstadt. Ja. Die hat dann so 500 Meter Durchmesser und die sollte man auch nicht verlassen, weil dahinter kommt nämlich exakt mal gar nichts mehr. Ja, das ist richtig. Da hat sich eine Erfurterin ernsthaft bei uns entschuldigt an der EGA. Ja, das tut mir jetzt leid, dass Sie als Tourist hier sind. Hier gibt's leider keinerlei Bäcker und nichts. Sie müssen schon mit dem Auto fahren. Das hat dann die Stimmung jetzt auch nicht unbedingt nach oben getragen, wobei wieder keiner was für kann. Wir berichten ja jetzt auch nicht über die Event-Owner, sondern einfach, was wir hier erlebt haben. Ja, und das gehört halt dazu. Ich würde über das Event berechnen, weil ich bin früher aufgestanden, dann sind wir hier in das Café gegangen, bei uns gab es einen, haben schön Kaffee getrunken und... Ich bin immer noch neidisch drauf, ja. Und nebenbei wollte ich mir schon mal die Lab-Caches anschauen, weil die ja hier sind. Das war ja, die GPX-Datei war ja noch zur Verfügung gestellt, schon die ganze Zeit. Ja, stimmt. Da wusstest du, wo du hingehen musst. Die Mehrzahl der Lab-Caches in der Innenstadt. Und aber die Dubcache selber war noch nicht freigeschaltet. So, und ja, dann habe ich die sollten früh aber auf, eigentlich sein. Nee, am Samstag um 8 Uhr. So, und dann bin ich jetzt drauf, Samstag 8 Uhr, so toll. Und was war da drin? Da stand bei den Lab-Caches exakt das drin, was in der GPX-Datei stand. Also da sehen Sie den Dom und die Severinskirche, aber die Frage fehlte. Ja, klar. Ja gut, das war also nicht so toll. Also sind wir dann zum Event gefahren. Ja, jetzt wird's schwierig. Hallo Krümi. Gibt's uns noch 10 Minuten? Kann Papa noch mal 10 Minuten da reinsprechen? Möchtest du noch mal unsere Hörer grüßen? Sag mal Hallo, ja. Hörer. Hallo Hörer. So, das war Krümi. Die gehen jetzt. So, und das wurde dann halt im Laufe des Tages, ich weiß nicht wann, gefixt. Ich glaube, auf dem Event habe ich noch mal reingeguckt und habe erstaunlich gesagt, hey, das sind die auch zu sagen. Das sagt irgendwie auch, jetzt sind sie da, ja. Also das war auch nicht so gut. Das Event selber haben wir ja vor uns schon gesagt, es gab Einlassschwierigkeiten. Ja, Systemabsturz und nach einer Dreiviertelstunde haben sie dann die Türen geöffnet einfach. Genau. Und ab dann ist man natürlich immer noch sehr, sehr emotional damit beschäftigt, so lange in der Sonne zu stehen. Ich habe auch einen leichten Sonnenbrand mitbekommen. Viele sind auch in die Stadt noch wieder zurückgefahren. Ja, also diese Dreiviertelstunde war schon heftig. Das ist jetzt, man fängt auch schon wieder an, sich das gut zu denken, aber es war schon scheiße, dann eine Dreiviertelstunde. Wir haben das Glück, wir kamen ja erst nach der Dreiviertelstunde. Ja, wir waren nur eine halbe, wir haben 20 an. 45 haben wir auch gemacht, eine halbe Stunde. Also sie hatten einfach keinerlei Ausweichplan. Genau, so, aber okay, sie haben es dann aufgemacht, das ist der Ausweichplan gewesen. Ja. Und dann muss man sagen... Ab da war es gut. Es war gut organisiert. Ich fand den Review-Stand ein bisschen mickrig, das habe ich aber auch erzählt. Ja, der sah ein bisschen sehr behelfsmäßig aus. Ja, das müssen sie ein bisschen arbeiten beim nächsten Mal, aber eine gute Food-Versorgung, die Handelsstraße... Geile Preise, 2 Euro für eine Thüringer Bratwurst, die wirklich gut geschmeckt hat, die groß war. Ja. Also die Cola, glaube ich, 0,4, 2 Euro oder 0,2, 1 Euro. Ja gut, die beiden Bratwurstbräter, die sahen schon, die fand ich schon cool. Man kam da hin und dachte, da will ich doch nicht ernsthaft eine Bratwurst kaufen. Aber die haben die geilste Bratwurst da gemacht. Also da siehst du mal, wie die Optik echt täuschen kann. Für alle, die nicht da waren, es war so ungefähr so, als würden die Sons of Energy euch eine Bratwurst verkaufen. Ja. Das Atmo. Wir sitzen, wie gesagt, mitten in der Innenstadt vor dem Dom. Und das war echt schön. Wir haben uns das Schmetterling ausgeschaut. Wir haben uns, das Gelände war auch gut für die Kinder, auch super toll. Ein Riesenspielplatz mit einem Planschbecken drauf. Die Shops, denke ich, haben Weil die ich nicht gut, also auf, guten, aber auf jeden Fall gemacht, war oder? Vor den Shops immer am meisten los. Also ja, da lief richtig lang. Das Gelände war klasse, es verlief sich gut. Ich habe ja jetzt den direkten Vergleich, weil ich habe ja das Megastade vor kurzem erlebt. Ja. Also Megastade mal 10 von den ja, Menschen. Ja, wollte ich sagen, man kann das ja nicht vergleichen. In Stade waren ja, wenn man so hörte, also was alle in Stade immer nur berichteten, war auch, dass es da einfach immer leer wirkte. Gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, da war halt nicht so viel gleichzeitig auf einen Haufen. Das kann sein, dass es der Entschluss ist, dass man halt ein Event an einem Tag veranstalten muss. Weil das war ja auf 3 Tage vorher ausgedehnt. Ja. Dann die Menschenmenge verteilt sich dann halt nochmal auf 3 Tage und hier auf einen Tag. Und hier fand ich es auch optimal. Also heute fand ich es wirklich, nachdem der Systemabsturz nicht beseitigt werden konnte und alle rein durften, ab da lief es dann relativ, naja, sagen wir so, auf dem Event lief es top. Da gab es überhaupt nichts zu bemeckern. Weder Essen, Trinken noch irgendwas. Da war alles perfekt. Was noch bemeckern kann, muss, ja eigentlich, man müsste es halt auch ansprechen. Heike hat dann ja auch die Stadtrundfahrt gemacht. Auch da hatte keiner von irgendwas eine Ahnung. Ja. Das muss man mal klar sagen. Also erst kriegte man keine Tickets, weil dann sagten die, nö, die haben da Namenslisten. Dann ging Heike dahin, dann wussten wir schon vorher, weil gestern oder am Freitag gab es auch keine, es gab nirgendwo Namenslisten. Das war einfach ein einziges Chaos. Das muss man mal sagen. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, lag das am Event oder lag das an der Stadt? Weil das ist ja so ein, die Stadt führt das ja durch. Also man weiß nicht, mir ist mir eigentlich auch scheißegal, wer schuld ist. Ich will ja letztendlich nur beschreiben, wie es war. Das war aber nicht so tragisch, weil man konnte ja daran teilnehmen. Es gab keine ernsthaften Probleme. Von daher haben die hier nicht viel verkehrt gemacht. Die Stadt hat sich echt scheiße dargestellt. Da war einfach das Pech, dass dieses Datum für dieses Event in meinen Augen ein bisschen unglücklich gewählt war. Ich weiß nicht, ob man das vorher schon wusste, aber Parteitag die Partei. Heute kann man kaum essen gehen, weil heute ist hier, wie heißt das, Kinderweihe? Jugendweihe. Kinderheimweihe. Dadurch ist hier jedes Restaurant dicht. Ja, ein bisschen Schwierigkeiten, was zu finden. Aber okay. Und man merkt der Stadt auch an, dass sie mit so vielen Touristen echt nicht klarkommt. Also Kinderweihe halt plus, was war das? Jugendweihe. Plus Touristen, also das plus Partei, das ist für die Stadt ganz schön. Man muss sich das wirklich vorstellen. Erfurt ist schöne Altstadt und wir befinden uns ja praktisch in der Altstadt. Ja, genau, es gibt wahrscheinlich noch hinten noch irgendwelche Neubauten, aber da ist halt nichts. Es spielt sich alles hier auf einem kleinen Bereich. Ja, ab. Sehr klein, ja. Und dann Platz natürlich. Also ja, merkst du absolut, fand ich, dass die hiermit überfordert. Also die Altstadt ist ja toll, aber die ist auch wirklich, das ist ja ein sehr kleiner Bereich, wo du essen und trinken kannst und wo du eine schöne Altstadt hast. Genau, was bleibt zu sagen? Viele Geocacher, also dieses Tracking-Number an den Autos zu befestigen und auf T-Shirts zu stellen. Gut, wir hatten unsere Sticker ja auch dabei. Ja, ich bin aber nur zweimal discovered worden, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch, aber das dann auch wirklich so ins Gespräch mal kurz rein, mal ein Foto machen. Ja, wenn überhaupt. Manche haben einfach nur die Kamera. Also ja, hat Foto nicht gemacht. Ich dachte, was macht der denn jetzt? Also, will er mich küssen, ne? Ich wollte gerade sagen, da frage ich mich auch mal so ein bisschen, ob da nicht so die Grundsätze der Höflichkeit nochmal geübt werden könnten. So zumindest Hallo zu sagen, bevor man da die Kamera auf die Brust richtet. Und es ist halt natürlich auch ein bisschen schwer. Und Signal the Frog. Die Plüschtiere sind weiterhin im Kommen. Ja. Und jetzt gibt sie schon mit irgendwie so einem Kranz oben rum. Sieht aus, als hätte er schon seinen Orgasmus gehabt oder so. Ich weiß, ob das Schamare sein soll. Schamare sieht aus. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei iTunes hart an der Grenze. Ja. Nein, also insgesamt jetzt so im kurzen Nachhinein schon, wo man aber schon die Gefühle so in sich hat, trägt, war schon okay. Also die haben schon viel Luft nach oben mit der Orga, das muss man auch mal sagen. Also da hätte schon einiges echt besser noch laufen können. Aber auch nichts davon war so schlimm, dass es jetzt wirklich blöd gewesen wäre. Und für mich stellt sich das heute auch nochmal positiver dar, wenn mir klar wurde, okay, mit dem gestern hatten die gar nichts zu tun. Ja. Oder zumindest nicht so richtig komplett was zu tun. Das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist ein versöhnliches Ende. Ja, absolut. Ich glaube, man konnte aus dem Event her das sehen. Oh, jetzt kommen wieder die Dorfspacken. Das ist wirklich, da merkst du, dass wir nicht in der Stadt sind, sondern ordentlich. Ich würde das Ding mal reparieren lassen, wenn da mal Zwischengas geht. Also wir müssen euch jetzt vorstellen, ein Typ auf einer Harley mit einer Trainingshose, die auf 7:30 hängt und dann sieht man die Arschritze. Und das muss eine Frau sein, die da hinterher fährt mit der Nummer. Ja, so wie sie fährt, ja. Okay. Die kann mit dem Ding gar nicht umgehen. Dann fährt sie hier wahrscheinlich jetzt nochmal richtig Gas. Oh, darum geht's eigentlich. An sich würde der am liebsten nackig durch die Stadt fahren, wenn er dadurch nicht verhaftet werden würde. Ja, das geht so. Dann fliegen ja nicht nur ins Gesicht. Also man merkt in Erfurt auch schon, ich finde die Stadt auch sehr schön, die Altstadt vor allen Dingen, sie ist schon beeindruckend, die Bauten zum Teil. Aber man merkt auch, dass es eine tiefe Provinz ist. Ohne das beleidigen zu meinen, aber es ist echt tiefe Provinz. Also ich glaube, wenn ich hier wohnen würde, mir würde es nicht ganz so viel. Also du kennst, das ist so eine Stadt, das ist eine Stadt, Großstadt kannst du nicht nennen. Ja, immerhin Landeshauptstadt. Ja. Aber da musst du dich nicht wundern, dass hier jeder jeden kennt. Nee, das meine ich nicht. Aber zum Beispiel, so wie heute Nacht um 3:30 stehen die bei diesem Hotel fast 100 Meter von unserem Zimmer weg und halten sich so laut, dass wir aufwachen. Ach so, ja. In Hamburg würden sie sich tatsächlich schon nicht trauen, weil sie Angst hätten, da kommt einer raus und haut die mal eben was auf die Fresse, damit sie ruhig sind. Also ja. Das ist der Unterschied, meine ich, so Stadt und Provinz. Das ist hier schon echt krass zu merken. Also in Hamburg läufst du auch nicht alleine besoffen durch die Stadt und pöbelst Leute an, weil du einfach dann das Risiko mit dir trägst, dass du lange liegst, bevor du das nächste Mal wieder feste Nahrung zu dir nehmen kannst. So sind sie, die Hanseaten hier am Norden. Ja, aber ich glaube, das passiert dir nicht nur in Hamburg, das wird ja in Köln, in München, in den großen Städten. Also das merkt man schon, die Unterschiede. Auch so in den Restaurants oder Läden, das ist schon ein krasser Unterschied. Jetzt lassen wir mein Fazit noch zu Ende bringen. Ja. Also ich glaube, aus diesem Event konnte jeder rausziehen, was er für wichtig erachtete. Ja. Das Wetter war top, das muss man auch sagen. Das ist natürlich auch nochmal zu einem positiven Erlebnis beisteuert. Wir sind ganz zufrieden, hier gewesen zu sein, haben Urlaub gemacht, haben uns in die Stadt ein bisschen auch angeguckt. Wir kannten sie ja schon, haben beim Event noch den einen oder anderen getroffen. Und ich bin eigentlich ganz persönlich gestimmt. Ich habe meine gesamten Wechseljahre durchlebt. Wir waren echt heute Morgen um 10 so weit, dass wir im Hotel fragen wollten, ob wir auschecken können, weil wir echt keinen Bock mehr hatten. Also echt nach diesen Aktionen kein Frühstück kriegen und in den ganzen Nacht saufen die sich hier durch die Stadt, nachts wachen sie dich noch auf, waren wir so langsam. Aber das hat das dann auf der IGA also sehr schnell, dadurch, dass das da alles so smoothie, ruhig, schöne Ecken, Essen, Trinken war gut. Ja, du konntest wirklich alles haben. Du konntest dich mit Leuten unterhalten, ins Kugel stützen, oder du konntest auch deine Ecke für die. War so ein bisschen wie Santen, nur ein bisschen kleiner, hat aber gereicht, um sich zu verteilen. Fand ich ganz gut, ja. Gut, du hast ein bisschen bei den Kinderspielen versagt, aber das ist da sind wir auch drüber weg. Ja, aber Krümel hat es ja rausgerissen. Ja, das stimmt. Alle anderen die Kinder waren an der Stelle, hat sie extra gesagt. Also. Aber sonst noch was darüber zu berichten? Nö, ich glaube, kann man sagen. Die haben nicht viel verkehrt gemacht, die hätten nur ein bisschen Luft nach oben. Wir müssen jetzt auch mal gehen, weil ich mag diesen wenig begafft werden. Das geht mir besonders auf den Keks, muss ich sagen. Das ist natürlich auch mal geil, wenn ihr sagt, ich möchte auch mal Promi oder irgendwas sein und holt euch so ein Aufnahmegerät. Wir brauchen einfach nur einen Puschel auf den Holzstock setzen und dann seid ihr die Könige. Und wenn jemand fragt, sagt er einfach, fürs ZDF Mittagsmagazin macht er hier eine kurze Aufnahme. Ja, das ist wirklich wahr. Achso, was man nochmal erwähnen muss, man kann hier echt gut essen und trinken. Also, wenn wir denn was bekommen haben. Wenn wir was bekommen muss man, haben. Das ist auch wieder so die Geschichte, Freitagabend schön noch essen gehen. Und was ist, wir warten eine Stunde aufs Essen, weil vor uns da irgendwie eine große Gruppe ist. Und das in einem Lokal, wo man vorher dachte, ach, die kommen hier mit allem klar. Und die Bedienung war auch so gesprächig. Als Bedienung sage ich natürlich, es kann ein bisschen länger dauern. Richten Sie es ein, dann richtest du dich darauf ein. Als wir gefragt haben, hieß es, ja, es dauert noch. Nee, und der Koch. Ja, genau. So, ja. Ja. Also da ist noch Luft nach oben. Ja, also guckt euch genau an, welches Datum ihr hier fahrt. Und wenn die Partei hier ist, dann fahrt ihr nicht hier, ist sinnlos, echt. Aber ansonsten war es schön. Also letztendlich würde ich auch ein positives Fazit drunter ziehen. Vor allen Dingen die Orga hatte ich das Gefühl heute, die ich da getroffen habe, witzigerweise war gerade auch noch ein Hamburger inzwischen, die waren alle bemüht, einem da ein schönes Event zu geben. Das war in der Tat so witzig, ne? Nö, ich komme gar nicht auf Erfurt. Ach so. Nee, die meinte ich. Ja, ich hab nachher noch Alligatöse getroffen, die kamen aus Hamburg. Ach so. Nee, also waren so ich habe auch nachher noch mehrere mit den T-Shirts da gesehen und gesprochen auch. Ich fühlte mich da gut auf. Ich sag mal, auf dem Hauptevent brauchtest du eigentlich überhaupt keine Hilfe. Das war einfach okay da. Ja, aber Urga ist ja auch sehr häufig dafür da, dass es im Hintergrund läuft. Ja, genau. Ne? Wenn man sie nicht bemerkt und alles gut läuft, ist eigentlich das Beste, was man denen ein Kompliment machen kann. Ja. Genau. Ich habe die Leute dabei beobachtet, die halt vor allen Dingen mit Funkgerät rumrennen, die waren schon ganz schön am Rennen, von A nach B irgendwas hinbiegen, hinbauen, aber top. Also wenn ihr hier nochmal eins veranstaltet, tut es nur einen Gefallen, sucht euch ein besseres Datum raus und macht alle drei Events. Ich bin immer noch, obwohl wir es ja jetzt für Bremerhaven erfahren haben, dass es da auch 2017 ein Event geben wird, ein Mega-Event. Ich bin immer noch kein Fan von Wiederholungen. Genau, einer Location, weil ich nutze das wirklich gerne aus Ausflug und schaue mir das an und ich finde das tippitappi. Wir meckern übrigens nicht nur, wir haben auch mit Ferrari gesprochen und haben auch klar gesagt, wir sind da nicht so überzeugt von, dass Bremerhaven noch ein zweites Mal die Leute anziehen. Wir wollen noch mal festhalten, wir kämen umsonst dran. Hat sie gesagt? Hat Christian gesagt, und Ferrari konnten nur schnitten. Ja, dann solltet ihr doch alle nach Bremerhaven kommen. Hafen. Kriegen wir durcheinander, die beiden. Das ist beides so provinziell. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin gespannt in Bremerhaven, ob das nochmal funktioniert. Ich habe da so echt meine Bedenken, weil es einfach eine Stadt ist, die ist, da kann man mal einmal hin, und ich fand es auch die Ausstrahlung von dem Event damals geil, weil das so ein ohne alles machen wir mal was ist. Aber ob das zweimal zieht, ich weiß es nicht. Also bin ich gespannt. Ich gönn's ihn ja, so ist ja nicht, mein Gott. Also ich meine, ich bin ja auch nicht zum zweiten Lost MV gefahren, aber genügend Leute sind hingefahren. Wahrscheinlich haben wir auch genügend Geocacher, die da noch nicht waren. Ja, und die dann diesmal kommen. Der Trend geht ja zum zweiten Event, aber ich finde den Trend, also persönlich finde ich den Trend daneben. Ich fahre auch nicht auf das zweite Tippi-Tappi-Tuppi, ja, fahre ich auch nicht. Dürfen wir die Location schon? Nee, da weiß ich nicht genau. Dürfen wir nicht? Nee, ich weiß ich nicht genau, ne? Nee, lassen wir mal weg. War aber nicht. In den Bremer Hafen, meinte ich jetzt. Genau. Nee, das war mal Frage selber. Ich mache sie ja, ich freue mich immer, sie zu sehen, aber ob das funktioniert, bin ich sehr, sehr gespannt. Obwohl ich habe gesagt, wir werden dann freiwilliger Medienpartner. Das ist richtig. Das wollen wir auch immer mal irgendwann werden. Ich möchte auch, dass wir da Pressekonferenzen abhalten und dass wir auch Live-Podcasts machen. Also ich habe jetzt meine Akkreditierung zum Journalisten erfolgreich hinter mich gebracht. Ja. Bei mir würde dann Presseausweis auch. Nee, müssen wir unbedingt stimmen. Haben. Keine Frage. Nee, dann sind wir eigentlich durch, ne? Haben wir jetzt nochmal so ein 20-minütiges Fazit. Wir grüßen alle, die uns getroffen haben. Ja. Ach, übrigens, das sollte dieses Mal so viel sein. Wir wollten mal als Experiment tatsächlich mal so einen Podcast einfach über so eine Wendewochenende immer wieder einfach irgendwelche Stücke aufnehmen. So völlig wirr, ohne Planung, ohne. Ich fand das von Stash Lab sogar. Ich wusste gar nicht, dass es so ein großer Fan unseres Podcasts ist. Ja. Aber das ist natürlich. Das verlinken wir als Bild. Ja, das haben wir ja schon getwittert. Wir haben jetzt die Interviewer. Aber er sagt ja selber, er hört es immer gern zum Einschlafen. Wir haben die Reviewer jetzt übernommen. Irgendeiner musste das ja mal in den Griff nehmen, dass die Willkür da aufhört. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sind jetzt die Oberreviewer. Jetzt haben wir nur noch morgen, dafür brauchen wir mal nicht mehr zusätzlich aufnehmen, glaube ich. Das wird einfach nur ein kurzes Abschiedsevent. Da reißen wir diesen Punkt noch kurz ab und dann ist gut. Genau. Ja. Dann insofern sagen wir tschüss. Gutes Nächtle. Ja.